Guten Morgen, ihr Wunderbaren. Herzlich willkommen. Wer ist denn heute von euch das erste Mal da? Hebt einfach eure Hand, dann bekommt ihr ein Geschenk überreicht. Herzlich willkommen. Ulla, da ist es. Ja, okay. So, hat jeder sein Geschenk? Perfekt, dann beginnen wir. Ich verrate dir was. Gott ist gut. Gott ist gut. Weißt du, Gott ist gut. Oh, wir waren gestern auf der Straße in Stuttgart und ich sag dir, es war so gewaltig. Und wir haben einfach gemerkt, Gott ist gut. Er ist Liebe. Er liebt die Menschen. Er liebt die noch Unerretteten. Und er liebt uns. Und in seiner Liebe können wir sicher sein, können wir geborgen sein. In seiner Liebe hast du Herrschaft über alles, was dir begegnen will, was gegen dich gehen will. Gott ist gut. Weißt du, es ist so einfach. Gott ist gut. Lass uns wagen, ihm zu vertrauen, ihm völlig zu glauben. Dass, weißt du, in ihm ist keine Finsternis. Er ist Licht. Er ist für dich und er will dich heute Morgen beschenken. Beschenken mit seiner Gegenwart. Und je mehr du ziehst, umso mehr kann er sich manifestieren. Er möchte eingeladen werden. Weißt du, er ist immer da. Aber es kommt auch auf dich an. Wenn du sagst, ja Herr, ich will alles haben von dir. Ich brauche dich. Weißt du, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn einfach. Wir brauchen ihn, weil ohne ihn ist alles nichts. Und ich denke, gerade so ein Gottesdienst ist doch die beste Gelegenheit. Da bist du hier, bist nicht abgelenkt, machst nichts anderes. Dich einfach aufzumachen für das Wirken Gottes und zu sagen, Herr, komm mit all deiner Kraft, komm mit all deiner Macht, komm mit all deiner Herrlichkeit. Ich liebe deine Gegenwart, ich heiße sie willkommen. Oh, weißt du, und da freut er sich, da juchzt er und jubelt er. Und dann kann er alles ausgießen, was er vorbereitet hat. Er hat für jeden Einzelnen was vorbereitet. Und willst du es empfangen? Ja, dann sag ja, Herr. Ich bin bereit, alles zu empfangen, was du heute für mich hast. Amen. Und jetzt hast du es gebetet und du weißt ja, alles, was ihr bittet und betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Also wird so passieren. Es wird ein gewaltig starker Gottesdienst und Gott wird dich mächtig segnen heute. Und jetzt wollen wir unseren wunderbaren Herrn loben und preisen, vor ihm tanzen. Ihr wisst ja, singen ist jetzt gerade nicht so die Sache, aber wir dürfen summen, wir dürfen juchzen, wir dürfen jubeln, wir dürfen unsere Arme ausstrecken. Also wir sind gar nicht begrenzt. Amen. Yes, unser Herr ist auferstanden. Lasst ihn uns loben. Yeah. Vollbracht. Und wir müssen nur noch seinen Sieg ausrufen. Er hat uns zuerst geliebt. ist vollbracht, teuer erkauft. Liebe ist zum Ziel gekommen und nichts ist mehr, wie es mal war. Er regiert. Danke, Herr. Und ich glaube, sein Herz streckt sich echt aus und sein Feuer will in uns brennen. Schon auf dich, komm heil ins Vaterhaus. neu in uns entzünden will, so wie beim ersten Tag die erste Liebe, dass alle Lauheit weggebrannt wird. Und was bleibt, ist diese Liebe. Lass uns da voll reingehen. Lass dich echt anstecken von seiner Leidenschaft. Er liebt diese Welt, er brennt für diese Welt, er brennt für dich. Lass dich anstecken. Du brennst in uns. Du brennst in uns. Du brennst in uns. Lichterloh, du brennst in uns. strecken uns auf, haben Hunger nach dir, wollen mehr von dir. Lassen alles andere los, fallen tiefer in dich. Deine Kraft, deine Liebe hat kein Ende, die neue Seele. mich ganz ein. Sag es ihm, du nimmst mich ganz ein. Du nimmst mich ganz ein. Du nimmst mich ganz ein. Du nimmst mich ganz ein. Du nimmst mich ganz ein. Du nimmst mich ganz ein. Du nimmst mich ganz ein. Stärker, es wird immer stärker, es wird immer stärker, es wird immer stärker, es wird immer stärker, es wird immer stärker, es wird immer stärker, es wird immer stärker, es wird immer stärker, es wird immer stärker, es wird immer stärker, immer stärker. Immer stärker und es breitet sich aus. Oh, danke, Herr. Oh, wir danken dir für dein Feuer, für dein Feuer, das uns verzehrt. Halleluja, wir danken dir, dass dein Feuer stärker ist und dass es alles entzündet. Halleluja, dass alles entzündet wird. Er möchte heute dein Leben ganz neu entzünden mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Freude. Halleluja. Mit seinem Sieg. Halleluja. Oh, danke, Herr, für Anzünden. Du zündest uns an. Du zündest uns an. Du zündest uns an. Du zündest uns an. Du zündest uns an. Du zündest uns an. Du zündest uns an. Du zündest uns an. Heute Morgen ganz neu an, dass alles andere wegbrennt. Weißt du, es wird alles andere weggebrannt. Sein Feuer ist so stark. Halleluja. Dass alles andere, was dich belastet hat, was gegen dich gekommen ist, jeder Umstand, alles Böse, es brennt weg. Alle komischen Gedanken, sie werden weggebrannt. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir für deine Herrlichkeit. Wir danken dir für deine Kraft. Wir danken dir für dein Feuer, das lichterloh brennt, weil es ist, die Wahrheit ist, du weißt erst, dass du wirklich lebst, wenn du brennst. Wenn du brennst, und deshalb, wir sind bestimmt zu brennen, nicht nur zu glimmen. Er wird den Glimmenden doch nicht auslöschen. Aber ihr seid hier und wir sind alle hier, damit jeder glimmende doch, damit er entzündet wird und wirklich brennt. Halleluja, weil Leben bedeutet brennen. Brennen, brennen für ihn, brennen und Danke sagen, Jesus, was er gemacht hat am Kreuz. Und du hast gebrannt und er hat gebrannt wie kein anderer. Und wir brennen, wir sind bestimmt zu brennen. Wir sind bestimmt, den Unterschied zu machen in dieser Welt. Halleluja. Und wir sagen, unser Umfeld, es bleibt nicht dasselbe. Wir bleiben nicht dieselben. Halleluja. Und alles wird eingenommen von seinem Feuer. Und er kriegt Geist wieder den Platz, der ihm gebührt, auch in unserem Land. Jesus, du bekommst den Platz. Dir gebührt alle Ehre, alle Macht, alle Herrlichkeit. Und du sitzt auf dem Thron. Wir sagen heute, wir rufen es aus über unser Land, über allen Ländern, die auch vertreten sind. Dir gebührt die Ehre und kein anderer Gott sitzt auf dem Thron. Halleluja. Als unser Gott. Und es ist Jesus Christus. Halleluja. Du sitzt auf dem Thron. Oh ja, gib ihm mal die Ehre. Da passiert was. Halleluja. Es passiert was in deinem Leben, wenn wir ihm die Erde geben, wenn die Ehre geben. Halleluja. Wie es schon im Alten Testament passiert ist, als sie Gott die Ehre gaben und ihm zujubelten, da bebte die ganze Erde. Halleluja. Halleluja. Und alles wird entmachtet, was nicht zu dir gehört, was nicht zu ihm gehört. Halleluja. Wir sagen das heute Morgen, dass sich alles beugt, dass jedes Knie sich beugt, im Himmel, auf der Erde, unter der Erde, vor dem Namen Jesus. Und jeder Mund bekennt, dass er der Herr ist. Jesus, du bist der Herr. Kein anderer Gott, kein anderer Name als der Name Jesus. Halleluja. Oh Vater, ich danke dir. Danke für deine Gegenwart, die hier ist. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Herrlichkeit und Kraft, für deine Gegenwart. Oh, danke, Jesus. Und es heißt in Jesaja 61, 10, freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils oder der Heilung. Und er hat mir den Mantel der Gerechtigkeit umgetan. Und für uns im Neuen Bund, er hat uns sogar zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Du stehst da als die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja, Herr, wir danken dir. Halleluja, dass du uns bekleidet hast mit Kleidern des Heils. Und dass du uns zur Gerechtigkeit Gottes gemacht hast. Halleluja, dass wir jetzt in deiner Gegenwart stehen können, ohne Sündenbewusstsein. Halleluja, danke, dass du uns abgewaschen hast. Danke, Herr, dass du uns fortwährend reinigst mit deinem Blut. Halleluja, danke, Herr, für deine Reinigung. Danke, Herr, wir geben dir alle Ehre. Oh, wir geben dir alle Ehre. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du ein tiefes Werk heute tust an jedem Einzelnen. Zu jedem. Halleluja, ganz nah an dein Herz ziehst. Und im Geist sind wir da schon drin, mit unserem ganzen Wesen. Danke, Herr, dass wir dir nah sind und eins mit dir, eins mit dem Vater. Halleluja, Vater, wir danken dir für Einheit mit dir. Danke, Herr, dass du uns zuerst geliebt hast und deinen Sohn geschickt hast. Wir sagen dir heute, wir lieben dich. Wir lieben dich, sag es ihm gerade. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Mit unserer ganzen Seele, mit unserer ganzen Kraft, mit allem, was in uns ist, lieben wir dich. Oh Herr, du bist unsere erste Liebe und unsere größte Liebe. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Und er sagt noch, da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Es gibt keine Verdammnis für dich, wo du in Christus bist. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja, Vater, ich danke dir. Ich habe doch den Eindruck, dass jemand da ist und er hat Beschwerden an seiner Hüftprothese. Du hast schon eine Prothese bekommen. Eine Hüfte und du hast irgendwie, genau, Beschwerden noch. Genau, Halleluja. Wer ist das? Wer ist das? Wer hat eine Hüftprothese und hat da irgendwie immer wieder Beschwerden? Genau, kommst du davon? Gott möchte dich heilen. Gott möchte dich heilen. Gott möchte dich gerade jetzt heilen. Halleluja. Und ich hatte den Eindruck, es sind noch einige da mit Kniebeschwerden. Und Gott möchte diese Kniebeschwerden jetzt wegnehmen. Du sollst geheilt von hier nach Hause gehen. Wer ist es, der Kniebeschwerden hat? Halleluja. Komm nach vorne. Genau, stellt euch hier auch im Abstand. Halleluja. Weil Gott möchte ein Werk tun. Komm wirklich mit dieser Erwartung, dass jetzt Gott was tun möchte. Nicht übermorgen. Er tut dann natürlich weiter was. Aber er möchte jetzt was tun. Weil er hat es schon getan. Weißt du, Jesus hat es schon getan. Wir müssen ihn auch nicht dazu bewegen, irgendwas zu tun für uns. Sondern er hat es schon getan vor 2000 Jahren. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Genau, stellt euch auf. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Und ihr anderen, streckt eure Hände auf, weil in euch ist Heilungskraft. Wenn du Jesus hast, ist Heilungskraft in dir. Jesus. Sag, sei geheilt, Knie, ihr kommt in die Ordnung Gottes jetzt, in Jesu Christi Namen. Knie in die Ordnung Gottes jetzt. Und alles, was da nicht stimmt, kommt jetzt in die Ordnung Gottes, in dem Namen Jesu. Jeder Schmerz weicht, in Jesu Namen. Halleluja. Beweg mal deine Knie. Bis jetzt geht's, ja. Noch Schmerzen da? Kaum noch, also jetzt Moment geht's. Danke, Jesus. Wir sagen 100% gehen diese Knieschmerzen weg jetzt in dem Namen Jesus. Halleluja. In Jesu Namen. Yes. Danke, Jesus. Wuhu. Geheilt in Jesu Namen. Wir befehlen diesen Schmerzen in den Knien zu weichen, jeder Abnutzung zu weichen in Jesu Namen. Ich sage, setz neue Knie frei, neue Knorpel in Jesu Namen. Danke für neuen Knorpel, danke für ein kreatives Wunder jetzt in Jesu Namen, in seinen Knien, in dem Namen dieser keine Schmerzen mehr, in Jesu Christi Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Genau, beweg sie mal. Danke, Jesus. Kein Knirschen mehr. Erneuerung, danke Herr, das ist komplett erneuert. Halleluja, Jesu Namen. Ja. Ist besser. Viel, viel, viel besser. Juhu, danke Jesus, viel besser. Juhu, Jesus heilt. Juhu, danke Jesus. Juhu. Halleluja. Komm auf mit Knieschmerzen. Jetzt Stabilität in dein Knie hinein, in dem Namen Jesus. Jedes Knirschen, jede Instabilität weicht in dem Namen von Jesus. Halleluja. In Jesu Namen. Danke, Herr. Das Knie jetzt in die Ordnung Gottes. Danke, Jesus. Und er erneuert deine Jugend. Und neuer Knorpel kommt in dein Knie jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr, für deinen Sieg. Halleluja. Und keine Beschwerden mehr, sondern komplette Heilung jetzt für dein Knie in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Beweg es mal. Ist besser? Ja. Halleluja. Amen. Amen. Yes. Danke, Jesus. 100%. Danke, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Danke, Jesus. Unser Gott heilt. Unser Gott ist nicht im Grab geblieben, sondern unser Gott ist auferstanden und erlebt. Halleluja. Er lebt. Oh ja, wir sind begeistert von unserem Gott. Halleluja. Und heute haben wir einen ganz besonderen Tag. Was ist für ein Tag heute? Muttertag. Wuhu. Gott liebt die Mütter. Und wir auch. Halleluja. Das ist ganz besonders. Weißt du, Jesus, selbst am Kreuz hat Jesus für seine Mutter noch gesorgt. Es ist so gewaltig. Ja, als er unter unerträglichen Schmerzen litt, da hat er noch zu Johannes gesagt, sieh da deine Mutter, und zu seiner Mutter, sieh da dein Sohn. Es ist so gewaltig, das sehen wir. Gott sind die Mütter ganz, ganz wichtig. Und wir wollen heute wirklich die Mütter segnen ganz besonders und ehren auch für ihren Dienst, weil sie machen einen unendlich wichtigen Dienst, der noch nicht bezahlt wird, leider, aber der unendlich kostbar ist für Gott. Halleluja. Und ich weiß selber, ich habe eine sehr gute Mama, und die ja, mich immer unterstützt hat, mir viel Geborgenheit, sehr viel Liebe gegeben hat. Und Mütter haben Einfluss. Mütter haben viel Einfluss. Mütter können, ja, können vor allen Dingen, und was das Wichtigste ist, ihren Glauben weitergeben. Halleluja. Und da haben wir eine ganz starke Stelle in 2. Timotheus 1,5. Da sagt Paulus quasi am Anfang seines Briefes, ich erinnere mich an deinen aufrichtigen Glauben, der schon in deiner Großmutter Lois und in deiner Mutter Eunike lebendig war und der nun, wie ich weiß, auch in dir lebt. Halleluja. Diese beiden powervollen Frauen Gottes, die eine Großmutter war natürlich auch eine Mutter, und seine Mutter Eunike, es heißt von ihnen, sie hatten einen aufrichtigen, echten und in Elberfelder heißt es ungeheuchelten Glauben. Und wir sehen hier, er sagt, er war in ihnen lebendig und jetzt ist er in dir, Timotheus, lebendig. Das heißt, dieser Glaube von der Großmutter und der Mutter hat sich übertragen, fortgesetzt in Timotheus. Da siehst du den Einfluss, den Mütter haben. Und das ist so gewaltig. Welches Vorrecht für Timotheus, so eine Mutter zu haben, die einfach ihren Glauben echt vorgelebt hat. Ich glaube nicht, dass sie perfekt war. Und es geht auch nicht darum, perfekt zu sein, die perfekte Mutter in allen Bereichen zu sein oder immer unterstellen oder Verdammnis kommen. Oh, mache ich alles richtig? Darum geht es gar nicht. Es geht darum, um diesen aufrichtigen, echten Glauben, den du als Mutter einfach vorleben kannst, was dein wichtigstes Gut letztlich ist. Und ich glaube, das größte Kompliment auch, dass man geben kann, einer Mutter geben kann, ist zu sagen, den gleichen Glauben, den ich in dir sehe, sehe ich in deinen Kindern. Halleluja, das ist gewaltig. Ja? Und komm nicht unter Verdammnis, ja, wenn das vielleicht noch nicht so ist bei deinen Kindern. Aber ich glaube, Gott hat eine Zuteilung heute Morgen, dass du das für deine Kinder nimmst. Halleluja. Egal, wodurch sie vielleicht gerade gehen, geistlich oder welche Umstände sind, aber Gott möchte diesen gleichen Glauben, der in dir ist, einfach in deine Kinder weiter hineinpflanzen. Und er pflanzt sich fort, er wird weitergegeben. Und es ist stark. Wir sind ja nicht Buchstaben, sondern es ist ja die Kraft Gottes, die du als Mutter weitergibst. Es ist sein Wort, es ist seine Herrlichkeit, seine Kraft, sein Geist. Erinnere dich an das Bild mit dem Flugzeug, mit den beiden Flügeln. Und welches Vorrecht, das an deine Kinder weitergeben zu können. Halleluja. Und natürlich auch die geistlichen Mütter. Absolut, die geben natürlich das auch weiter. Und dafür wollen wir euch segnen, einfach auch für diesen übernatürlichen Lebensstil. Halleluja. Ihr seid Mütter, die natürliche Mütter sind, aber gleichzeitig übernatürlich. Und das ist so stark. Die ganze Kraft Gottes steht zur Verfügung. Ja, es ist nicht aus eigener Kraft erziehen wir Kinder, sondern aus der Kraft Gottes. Halleluja. Und das Wunder geschehen. Also deine Kinder sehen Wunder. Halleluja. Sie sehen die Kraft Gottes. Du bist einfach echt. Du lebst einfach deinen Glauben aus. Ungeheuchelt und stark. Und das heißt nicht, dass du, ja, du sagst vielleicht, ich fühle mich gar nicht so glaubensmäßig. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, dann sprecht ihr schon zu diesem Berg, hebe dich ins Meer, wirf dich weg und er wird weggeworfen sein. Also es kommt nicht darauf an, auch wie du dich fühlst, sondern dieser Glaube, wenn du Jesus in dir hast, der ist in dir und der, ja, kickt die Umstände weg. Halleluja. Und er bringt deine Kinder rein ins Reich Gottes und in ihre Berufung. Weil natürlich, deine Kinder haben eine mächtige Berufung. Und ich glaube, Mütter, die das freisetzen und Großmütter natürlich auch, dieses freisetzen, Halleluja, haben einen so wichtigen Anteil einfach daran, an der Berufung ihrer Kinder. Halleluja. Und weißt du, egal wie es jetzt gerade aussieht, schau nicht drauf, sondern halte daran fest, dass Jesus immer den Sieg hat. Immer den Sieg, egal wie es vielleicht gerade ist. Aber wenn du dran bleibst, wenn du im Glauben einfach stehen bleibst, dann und sagst, weil es gibt eine wunderbare Verheißung, ich aber und mein Haus und mein ganzes Haus und meine Kinder, wir werden dem Herrn dienen. Halleluja. Und genauso ist es, genauso das ist der Plan Gottes. Du und dein ganzes Haus, ihr dient dem Herrn. Halleluja. Übernatürlich, natürlich. Danke, Jesus. Halleluja. Wir nehmen das hier für jede einzelne Mutter. Halleluja. Genau. Und ich bitte euch alle ihr Mütter, dass ihr jetzt aufsteht. Wir wollen euch segnen, heute ganz besonders. Ihr sollt eine Zulage wirklich bekommen, eine Zuteilung. Halleluja. Eine übernatürliche Zuteilung seiner Herrlichkeit, seines Glaubens. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Oh ja, streckt euch aus. Halleluja. Vater, wir danken dir für jede einzelne Mutter, Vater. Danke, Herr, wo sie sich hingegeben hat, Herr. Jede einzelne Mutter, Herr, wir danken dir für wirklich diesen kostbaren, unschätzbaren Dienst, den jede einzelne Mutter getan hat, tut. Halleluja, Vater, danke. Und wir segnen euch heute mit diesem übernatürlichen Lebensstil. Einfach euren echten Glauben zu leben. Einfach unkompliziert. Einfach euren Glauben, natürlich, übernatürlich, auszuleben. Halleluja. In eurer Familie. Halleluja. Und jeder Einzelne und das ganze Haus folgen dem Herrn nach. Halleluja. Danke, Jesus. Und, ja, und wir segnen euch in dem Namen Jesus mit seiner Kraft. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Weil Segen heißt, die Kraftbefähigung, das zu bewirken, was der Segen ausspricht. Und so setzen wir die Kraft Gottes in euch frei. Immer wieder neue Ermutigung, immer wieder neue Stärke, immer wieder neue Klarheit. Wir segnen euch mit göttlicher Autorität in der Kraft des Geistes, in der Kraft der Liebe. Wir setzen frei, dass in euch und in euer Innerstes immer neue Schübe göttlicher Kraft hineinströmen. Dass auch dann, wenn es manchmal eben zwischendurch so aussieht, wie wenn irgendetwas schieflaufen würde, dass ihr euch daran erinnert, wir sind nicht für die Kurzstrecke bestimmt, sondern wir sind für die Langstrecke bestimmt. Und ich danke dir, Herr, dass immer wieder neu deine Kraft nachfließt, wirklich nicht locker zu lassen, auch für die Langstrecke, selbst da, wo vielleicht Mütter schon, vielleicht schon Jahre beten für ihre inzwischen erwachsenen Kinder, die noch nicht im Glauben sind, die Jesus noch nicht kennen. Danke, Herr, dass steter Tropfen den Stein höhlt, Herr. Danke, Herr, dass durch Glauben und durch Ausharren die Verheißungen ererbt werden, Herr. Und wir sprechen über euch aus. Ihr und euer ganzes Haus werdet errettet werden. In Jesu Namen. Und wir setzen immer neue Kraftschübe frei in euren innersten Menschen, sodass du immer stark und ermutigt bleibst. Halleluja. Dass du immer oben bleibst. Dass du immer aus der Herrlichkeit heraus deine Familie siehst. Mit den Augen Gottes deine Familie sehen kannst. Und so sehen kannst, wie es im Himmel ist und den Himmel hier auf der Erde freisetzen kannst. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke für Halleluja. Wunder, die passieren. Wir setzen Wunder frei, danke, in den Familien. Jesus. Wunder Halleluja. In den Familien. Halleluja. Oh, danke Jesus. Danke, Jesus. Zeichen Halleluja. Deiner Herrlichkeit und deiner Herrschaft. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, seid gesegnet. Ihr anderen, segnet einfach mal all die Mütter. Lasst uns einfach mal die Hände nochmal ausstrecken zu den Müttern. Lasst uns sie segnen in Jesu Namen. Sprich einfach über ihn aus. Ich segne dich mit der Kraft und mit der Liebe des Herrn für deinen so wichtigen Dienst. Auch über Livestream, all die Mütter, wir segnen euch mit seiner Kraft und mit seiner Liebe für euren so unendlich wichtigen Dienst. Ihr seid gesegnet in dem Namen Jesus. Halleluja. Und jetzt geben wir mal all den Müttern, die hier sind und auch all denen, die über Livestream zuschauen, geben wir mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Und jetzt darfst du Platz nehmen. Halleluja. Jetzt kommen wir zum Wort Gottes für heute Morgen. Halleluja. Ich möchte gern heute Morgen mit euch ganz kurz nochmal auf das eingehen, beziehungsweise auch kurz wiederholen, was ich vor 2 Wochen bereits gepredigt habe. Wie viele von euch waren vor 2 Wochen im Wundergottesdienst, als ich das letzte Mal gepredigt habe? Da habe ich gepredigt über, wie wir Autorität bekommen über Krankheit und alles, was in unserem Leben oder in unserer Umgebung noch so kreucht und fleucht. Und heute möchte ich es erweitern und sagen, wie wir Autorität bekommen über nicht nur über unsere eigene Seele, über unser eigenes Leben, sondern wie wir Autorität bekommen, sogar über die Dinge in unserer Umgebung, da wo wir gesetzt sind, unserer Region, unserer Familie, unserem Arbeitsplatz, da wo du gesetzt bist. Wie viele von euch wissen, dass jeder von uns ein Territorium hat, in dem er gesetzt ist? Amen. Du hast ja, gerade eben haben wir die Mütter gesegnet. Allein, dass du eine Mutter bist, gibt dir schon ein Territorium. Und kein unwichtiges. Amen. Weil du weißt ja, was es deinen Kindern werden kann. Es kann sein, vielleicht ist dein Sohn oder deine Tochter der künftige Bundeskanzler. Das ist ein großes Territorium, das du schon beackerst, ohne dass du es weißt. Amen. Also deine Kinder sind definitiv ein großes Territorium. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie wir in Autorität hineinkommen, über das Territorium, über das wir gesetzt sind. Und ich möchte noch mal ganz kurz wiederholen, was ich schon gelehrt habe vor 2 Wochen, anhand des Beispieles, insbesondere dieser Geschichte vom besessenen Gerasener. Wie viele von euch kennen die Geschichte vom besessenen Gerasener? Und anhand dieser Geschichte habe ich euch bereits gelehrt, und auch andere Geschichten kannst du rannehmen im Neuen Testament, nämlich immer dann, wenn es um Befreiung von Dämonen geht, dann kannst du sehen, es gilt das Grundprinzip, wovon du frei bist, darüber hast du Autorität. Sag mal, wovon du frei, zu jemand anders, sag mal, wovon du frei bist, darüber hast du Autorität. Die Dämonen hatten Angst vor Jesus, Legion, dieser Geist oder diese Armee von Geistern, diese Zenturie von Geistern, diese Legion von Geistern eben, ja, hatte Angst vor Jesus, weil sie wussten, dass er Autorität über sie hatte, und er hatte Autorität über sie, weil er frei von ihnen war. Deswegen war immer der Schrei der Dämonen, wenn sie Jesus gesehen haben, war immer der Schrei der Dämonen. Im griechischen Urtext heißt es da wörtlich, ist so eine Redewendung, die heißt, was wir und du, was wir und du gemeinsam, ja, was haben wir gemeinsam, was haben wir miteinander zu schaffen, was gibt es Gemeinsames zwischen Jesus und Dämonen? Antwort: Nichts. Jesus hat gesagt, Johannes 14,30 hat gesagt, in mir hat der Teufel nichts, sag mal nichts. Er sagt sogar, in der Elberfelder Übersetzung heißt es sogar, und in mir hat er gar nichts. Ja. Oder an mir hat er ganz und gar nichts. Das heißt mit anderen Worten, auf mich hat er keinerlei Anspruch, auf mich hat er keinerlei Anrecht. Und weil er auf mich keinerlei Anrecht hat und weil er auf mich keinerlei Anspruch hat, deswegen habe ich vollständige Autorität über ihn. Das ist das Prinzip. Warum hatte der Teufel keinerlei Anrecht an Jesus? Warum gab es nichts, was gemeinsam war mit dem Teufel und mit Jesus? Ganz einfach, weil Jesus zwar Mensch war, so wie du und ich, aber weil er gleichzeitig ohne Sünde war. Amen. Ja, das heißt, er war der Hohepriester, der in allem so versucht wurde wie wir. Das heißt, der total Mensch war. Jesus war Mensch. Das müssen wir uns immer wieder realisieren. Alles, was er getan hat hier auf der Erde, hat er als Mensch getan. Ja, er war der Hohepriester, der genauso versucht wurde wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, in ihm wurde keinerlei Sünde gefunden und das wiederum gab dem Teufel keinerlei Anrecht an ihm. Denn der einzige Punkt, wo der Teufel Anrecht finden kann, ist letztendlich all das, was mit Sünde zu tun hat. Der Teufel kann sich nur da wohlfühlen, wo er ein Anrecht findet durch irgendeine Form der Sünde. Okay? Und jetzt ist es so, ich bin immer noch am Wiederholen von vor zwei Wochen. Jetzt ist es so, in Christus, ja, ist mit uns etwas passiert. Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, wie von euch haben Jesus als ihren Herrn angenommen? Wenn du Jesus Christus als deinen Herrn angenommen hast, dann sagt das Wort Gottes, dann bist du eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung ist die Gerechtigkeit Gottes. Ja, er wurde für uns zur Sünde am Kreuz. Er war ohne Sünde, aber er wurde zur Sünde am Kreuz von Golgatha, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt, damit in uns die Sünde ausgemerzt würde, wir eine neue Natur der Sündlosigkeit bekommen und somit so sind, wie er ist in dieser Welt. Amen. Sag mal, so wie er ist, so bin ich in dieser Welt. 1. Johannes 4,17. Und somit gilt an der neuen Schöpfung, an einem Sohn Gottes, an einer Tochter Gottes, wie viel hat der Teufel Anrecht an einem Sohn und einer Tochter Gottes? Genau das Gleiche, was Jesus über den Teufel gesagt hat, kann die neue Schöpfung sagen. In mir hat er gar nichts. Gar nichts, keinerlei Anrecht, keinerlei Möglichkeit. Deswegen konnte Jesus auch zu den Jüngern bereits prophetisch sagen, bevor überhaupt das Erlösungswerk vollbracht war, hat er das bereits prophetisch zu ihnen gesagt, in Lukas 10,19, hat gesagt, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Amen. Ja, manche Christen denken immer, wenn sie irgendwo mal einen Teufel austreiben, dann kommt gleich der Gegenschlag. Ja, das ist nur möglich, wenn der Teufel ein Anrecht hat. Wenn der Teufel kein Anrecht hat, ist es nicht möglich, weil in dir hat er nichts. Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Das heißt, nichts Gegenschlag vom Teufel. Keine Angst vor dem Teufel. Wenn uns nichts schaden kann, was er tut, wie viel Angst haben wir da noch vor dem Teufel? Wie viel Angst brauchen wir zu haben vor ihm? Wie viel Angst hatte Jesus vor dem Teufel? Also manchmal ist der Teufel ihm auch recht heftig begegnet, was weiß ich, mit dem schäumenden Jungen da, der unter Epilepsie litt. Verstehst du? Schaum vor dem Mund, was er immer sich gebärdet. Der eine Besessene in der Synagoge schrie, was haben wir mit dir zu schaffen? Willst du uns vor der Zeit quälen? Verstehst du? Das waren schon Manifestationen. Weißt du, da würdest dir, wenn du dabei gewesen wärst, wahrscheinlich eiskalt den Rücken runterlaufen in dem Moment. Aber weißt du, Jesus hatte keine Angst. Ich hab's ein etwas softer gemacht, damit euch nicht allen gleich eiskalt der Rücken runterläuft. Aber weißt du, wie viel Angst hatte Jesus vor dem Teufel? Keine. Warum? Weil er an ihm nichts hatte. Und wie ist es mit uns? Genauso wie bei ihm. Jetzt ist die entscheidende Frage. Und da kommen wir jetzt heute nochmal dazu. Was ist die entscheidende Frage? Wenn jetzt das Sündenproblem in Christus erledigt ist, warum ist es dann noch manchmal trotzdem so, dass Christen immer noch von Quälgeistern, sei es in der Seele oder sei es im Körper, gequält werden? Warum werden Christen manchmal noch angegriffen oder auch gequält von Geistern, von Gedanken, von Zwängen, von Ängsten, von Krankheiten? Warum ist es so, dass selbst manche Christen scheinbar jeden Virus und jede Bakterie, die irgendwo rumgeht, einfangen? Und andere nicht. Amen. Warum? Der Teufel hat in uns nichts. Warum ist es so? Zweite Frage, gleich mit rein, immer gleich mit rein. Warum ist es so, dass obwohl Jesus gesagt hat, siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Warum ist es trotzdem so, dass wir scheinbar manchmal auch noch nicht immer erleben, dass die Quälgeister von in der Seele und von Krankheit in anderen Menschen scheinbar nicht weichen müssen, wenn wir kommen und Autorität in Jesu Namen nehmen? Warum ist das manchmal noch so? Manchmal. Immer weniger. Amen, aber manchmal ist es noch so, oder? Ist bei dir auch noch manchmal so? Sag mal, immer weniger. Halleluja. Aber was ist der Zusammenhang? Warum ist es noch manchmal so? Die Antwort ist ganz einfach, weil die neue Schöpfung, die sündlose neue Schöpfung ist im Geist. Und du bist Geist, dein eigentliches Wesen ist Geist, aber du hast noch eine Seele und du wohnst in einem Körper. Du bist Geist, sag mal, ich bin Geist, ich habe eine Seele und ich wohne in einem Körper. Und in deinem Geist oder dein Geist, sag mal so, dein Geist ist in dem Moment, wo Jesus Christus in ihn Einzug hält, da ist dein Geist vollkommen neu. Das heißt, in deinem Geist, deswegen kann ein Christ in seinem Geist keine Dämonen haben. Weil dein Geist ist neu geschaffen. Jesus ist Geist, der Heilige Geist ist Geist und er zieht in deinen Geist ein und er füllt deinen Geist vollkommen aus und an ihm hat der Teufel nichts und deswegen kann ein Dämon sich nicht in deinem Geist halten. Amen. Aber wie ist mit deiner Seele? Deine Seele, sagt Paulus, muss erneuert werden. Durch die Erneuerung des Denkens. Deine Seele kann noch Prägungen haben. Deine Seele kann noch Wunden haben. Deine Seele kann noch Wunden haben, die die Sünde in der Vergangenheit geschlagen hat. Weißt du, Wunden in der Seele, die Anrecht geben für Quälgeister, seien sie körperlicher oder seien sie seelischer Art, Wunden in der Seele hängen letztendlich immer mit Sünde im weitesten Sinne zusammen. Nicht mal unbedingt, weil du gesündigt hast, sondern es können Leute um dich herum gewesen sein. Es können Dinge passiert sein in deinem Leben, Missbrauch oder Mobbing oder Gewalt oder was auch immer, verbale Sachen, was auch immer da gewesen ist, weißt du, und das kann Wunden in deiner Seele verursachen und diese Wunden müssen jetzt durch die neue Schöpfung in Christus, die in deinem Geist bereits vollständig vollbracht ist, müssen diese Wunden erledigt werden. Amen. Damit sie sich schließen, sodass der Feind sein Anrecht verliert. Weil es gibt da einen Zusammenhang, schau, Micha, Kapitel 6, Vers 13, in der erweiterten Übersetzung, also so Prophet Micha, da hast du genau diesen Zusammenhang, wie das läuft. Da sagt Gott spricht da in dem Fall, so habe ich dich geschlagen mit einer tödlichen Wunde und dich krank gemacht und dich verlassen zurückgelassen wegen deiner Sünden. Ja, das heißt hier, es geht hier um den Zusammenhang. Es geht hier um den Zusammenhang. Was ist zuerst? Zuerst ist die Sünde. Zuerst kommt die Sünde. Wegen deiner Sünde, sagt Gott. Die Sünde bewirkt eine Wunde. Verstehst du, es kann sein, dass du in der Vergangenheit auch selber eine Sünde begangen hast. Die Sache ist nämlich die, jede Sünde, die du begehst, verletzt dich immer auch selber. Es kann sein, dass du mit einer Sünde jemand anders auch verletzt hast, aber egal, du wirst immer mitverletzt. Mit jeder Form von Sünde wirst du mitverletzt. Du sagst, ja, meine Frau wird verletzt, wenn ich die Ehe breche. Ja, das ist sicherlich in erster Linie so, aber du wirst auch verletzt. Deine Seele wird auch verletzt und sie bekommt eine Wunde, an der der Teufel Anrecht hat. Denn aus der Sünde folgt die Wunde und aus der Wunde folgt die Krankheit. Das ist das, was Micha 6,13 sagt. Ja, ich habe dich geschlagen mit einer tödlichen Wunde und dich krank gemacht wegen deiner Sünde. Also zuerst die Sünde, dann die Wunde, dann die Krankheit. Amen. Das ist der Zusammenhang. Das ist das, was Paulus in Römer 6, Vers 23 sagt. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja? Die Sünde bewirkt eine Wunde und die Wunde bewirkt die Krankheit. Und somit sind das die Baustellen, an denen der Heilige Geist jetzt arbeiten will, wo wir eine neue Schöpfung sind, sodass auch unsere Seele und unser Körper mehr und mehr so umgestaltet wird, wie es eigentlich ursprünglich der Plan Gottes ist. Kannst du sehen? Amen. Sag nochmal, ich bin Geist. Mein Geist ist vollkommen. Ich habe eine Seele. Sie wird immer vollkommener. Und ich wohne in einem Körper. Und auch er wird immer mehr durchdrungen von der Vollkommenheit Gottes. Amen. Weil der Punkt ist ja der, wenn du jetzt eine neue Schöpfung bist, verliert ja die Sünde ihre Macht über dir. In deinem Geist als neue Schöpfung, sagt die Bibel ganz klar, kannst du gar nicht mehr sündigen. Ist gar nicht möglich. 1. Johannes 3,8 heißt es, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Das heißt, es ist nicht möglich, im Geist zu sündigen. Deine Seele, wenn sie noch Wunden hat, wenn sie noch Prägungen hat der Vergangenheit, dann ist es ihr manchmal noch möglich zu sündigen, auch jetzt im neuen Leben noch. Es ist ihr möglich. Dann braucht sie wieder Heilung, dann braucht sie Vergebung. Als erstes Vergebung. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, als erstes brauchst du Vergebung durch das Blut Jesu. Aber das Zweite, was du auch brauchst, ist, du brauchst die Kraft der Auferstehung von Jesus, die die Wunde schließt, die die Sünde geschlagen hat. Amen. Und das haben wir vor 2 Wochen bereits, sind wir schon reingegangen, aber heute werden wir noch tiefer reingehen, wirklich in diese Kraft der Auferstehung, die einfach diese Markierungen, ich sag mal Markierungen der Sünde in unserer Seele, sei sie aus unserem Leben, bevor wir zu Jesus kamen, sei sie auch noch aus unserem Leben, wo wir schon mit Jesus unterwegs waren, aber die diese Markierungen der Sünde aus unserem Leben entfernt und uns damit die Autorität gibt über die Geister, die sich vielleicht daran festgesetzt haben. Weil erinnere dich dran, was habe ich gerade gesagt? Wovon du frei bist, sag's nochmal, wovon ich frei bin, darüber habe ich Autorität. Und das Geniale ist, und darauf möchte ich heute auch ganz besonders eingehen, jetzt gleich, wir gehen gleich nochmal nach Markus 5, aber das Geniale ist, darüber, wovon du frei bist, darüber hast du auch Autorität, nicht nur in Bezug auf deine eigene Seele, sondern auch in Bezug auf die Geister im Luftraum in deiner Umgebung. Weil was wir feststellen können, wenn wir die Bibel genau studieren, ist, dass tatsächlich, weißt du, deswegen hat Jesus, oder ich sag's anders, wir können feststellen, dass es tatsächlich so ist, dass viele Sünden und Wunden, die in den Seelen der Menschen sind oder Dinge, die passieren, gar nicht immer unbedingt individuelle Sachen sind. Verstehst du? Wo man sagen kann, ja, der hat jetzt diese Wunde, weil er die und die Sünde begangen hat. Sondern oft sind es Dinge einfach aus dem gesamten Umkreis, die mit hineinspielen. Okay? Also deswegen hat Jesus zum Beispiel gesagt über den Blindgeborenen, als sie gefragt haben, wer hat jetzt gesündigt? Er oder seine Eltern oder wer hat jetzt gesündigt? Und da hat er gesagt, keiner von denen, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Trotzdem ist natürlich klar, dass es keine Blindgeburt gibt im Paradies, in der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, woher kommt die Tatsache, dass Menschen mit Geburtsdefekten zur Welt kommen? Woher kommt die Tatsache? Sie kommt daher, dass die Sünde in der Welt Eingang gefunden hat. Diese Dinge sind erst passiert, als der Sündenfall war. Vor dem Sündenfall gab es diese Dinge nicht. Vor dem Sündenfall gab es keine Krankheit. Trotzdem kannst du nicht immer individuell zuweisen, die Sünde, die Krankheit. Verstehst du? Sondern es gibt einen Sündenfall, die Sünde ist in die Welt hineingekommen und aufgrund von der Sünde haben alle möglichen Dinge Raum. Und wir werden es heute sehen, aufgrund auch von Sünden in bestimmten, ich sag mal, Umfeldern, seien das Familienstrukturen, seien das gesellschaftliche Schichten, seien das ethnische Gruppen, seien das Nationen, seien das Regionen, aufgrund bestimmter Sündenstrukturen können bestimmte Arten von Geistern wiederum Raum gewinnen in den Seelen der Menschen. Weil das ist tatsächlich das, und das möchte ich euch heute zeigen, das ist tatsächlich das, was eigentlich bei den besessenen Gerasenern passiert ist. Amen? Seid ihr gespannt? Halleluja. Okay, dann schlagen wir zusammen auf Markus 5, nochmal die Geschichte vom besessenen Gerasener, Markus 5, ab Vers 1 und schauen uns nochmal unter diesem speziellen Aspekt an heute Morgen. Und wenn ich lese es einfach einmal komplett vor, die Geschichte, aber achte bei dem Vorlesen, und ich werde es einfach auch betonen, achte einfach drauf, welches Wort ich besonders betone. Ja? Und sie kamen an das jenseitige Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her, also von den Grabstätten her, ein Mensch mit einem unreinen Geist, der seine Wohnung in den Grabstätten hatte. Und selbst mit Ketten konnte ihn keiner mehr binden, da er oft mit Fußfesseln und mit Ketten gebunden worden war und die Ketten von ihm in Stücke zerrissen und die Fußfesseln zerrieben worden waren. Und niemand konnte ihn bändigen. Und alle Zeit, Nacht und Tag, war er in den Grabstätten und auf den Bergen und schrie und zerschlug sich mit Steinen. Und als er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und er schrie mit lauter Stimme, was, ich und du, ja? Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er sagte zu ihm, fahre aus, du unreiner Geist, aus dem Menschen. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er spricht zu ihm, Legion ist mein Name. Das heißt, es war nicht nur ein Dämon, sondern es war eine ganze Legion von Dämonen. Also ungefähr im römischen Armeewesen, es waren ungefähr 3000 Mann. Es waren ganz schön viele Soldaten in dieser Legion. Ja. Also da waren einige drin in den Menschen. Ja. Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend fortschicke. Es war aber dort an dem Berg eine große Herde Schweine, die weidete. Und sie baten ihn und sagten, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren. Und er erlaubte es ihnen. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, etwa 2000, und sie ertranken in dem See. Und ihre Hüter flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie kamen, um zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus, sehen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, bekleidet und vernünftig sitzen. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie dem Besessenen geschehen war und das von den Schweinen. Und sie fingen an, ihn zu bitten, dass er aus ihrem Gebiet weggehe. Soweit, das reicht. Die Geschichte. Ja? Was habe ich betont? Das Erste ist, der Geist im besessenen Gerasener meldet sich in dem Moment, wo Jesus seinen Fuß auf das Land der Gerasener setzt. Amen, so steht's. In dem Moment, als er an das Ufer in das Land der Gerasener kam, als er aus dem Boot gestiegen war, begegnete ihm sogleich von den Grüften her dieser Geist. Du als Sohn Gottes, als Christ, als Tochter Gottes, du als Christ bist von Jesus dazu bestimmt, lass dir das gleich zum Anfang sagen, du bist von Jesus dazu bestimmt, ein Landeinnehmer zu sein. Amen. Sag mal, ich bin ein Landeinnehmer. Ja, in Lukas 19, Vers 11 ist es, glaube ich, oder 13, jedenfalls, also Lukas 19 ist diese Geschichte oder dieses Gleichnis von Jesus mit den anvertrauten Pfunden. Kennst du das? Ja, wo er ihnen diese Pfunde in die Hand drückt. Und dann sagt er einen Satz, im Lukas steht so drin, in der Elberfelder wird so übersetzt, handelt damit, bis ich wiederkomme. In der englischen Übersetzung steht ein interessantes Wort, das nochmal einen anderen Aspekt dieses griechischen Wortes wiedergibt. Da steht nämlich occupy until I come. Und occupy wird übersetzt mit nehmt in Besitz, besetzt. Occupy ist das Wort, das auch gebraucht wird für eine feindliche Armee, die ein Land besetzt. Also Jesus sagt, ich gebe euch Talente und mit diesen Talenten occupy, bis ich wiederkomme. Nehm Land ein, bis ich wiederkomme. Die Frucht sozusagen, die deine Talente hervorbringen, soll sich in für Jesus und für das Reich Gottes eingenommenem Land niederschlagen. Verstehst du? Die Talente, die Gott dir gegeben hat, sind nicht nur für dich selbst, dass du dich freust und sagst, oh toll, ich kann Bilder malen, super, ich male immer Bilder und dann hänge ich mein ganzes Wohnzimmer mit meinen Bildern voll, wie schön, wie toll. Nein, weißt du, wenn Gott dir die Fähigkeit gegeben hat, Bilder zu malen, dann hat er dir diese Fähigkeit gegeben, um andere Menschen damit zu berühren, mit der Gegenwart und mit der Herrlichkeit Gottes, sodass sie zu Jesus gezogen werden und dass das Reich Gottes sich ausbreitet. Amen. Halleluja. Wenn Gott dir eine Stimme gegeben hat, um zu singen, dann hat er dir diese Stimme gegeben, damit du durch diese Stimme Menschen zu Jesus ziehst und Land einnimmst für ihn. Das ist deine Bestimmung. Wenn du eine Fähigkeit hast zu schreiben, dann hat Gott dir die Fähigkeit gegeben, damit du Bücher schreibst, die Land einnehmen für ihn. Amen. Wenn er dir eine Fähigkeit gegeben hat, mit Kindern umzugehen, dann hat er dir diese Fähigkeit gegeben, um Land einzunehmen unter den Kindern. Und wir können immer so weitermachen, wenn er dir eine Fähigkeit für Jugendliche gegeben hat, wenn er dir eine Fähigkeit zum Umgang mit Senioren gegeben hat, wenn er dir eine Fähigkeit für die Geschäftswelt gegeben hat. Ja, nächsten Sonntag haben wir wieder unsere Glory Business Lounge, ja, für die Geschäftsleute. Weißt du, er hat dir diese Fähigkeit nicht nur gegeben, damit du reich und immer reicher wirst und viel Geld verdienst, sondern er hat dir diese Fähigkeit gegeben, damit du Land einnimmst für das Reich Gottes. Amen. Halleluja. Occupy until I come. Nimm ihn Besitz. Und er hat jeden von uns in ein anderes Territorium gesetzt. Deine Familie ist ein Teil dieses Territoriums. Deine Arbeitsstelle ist ein Teil dieses Territoriums. Deine Nachbarschaft ist ein Teil dieses Territoriums. Vielleicht hat Gott dir eine Vision gegeben für deine Region, für die Stadt, in der du lebst, für das Land, in dem du lebst. Gott hat dir ein bestimmtes Territorium oder für die Nationen überhaupt gegeben. Gott hat jedem von uns ein bestimmtes Territorium gegeben. Und dieses Territorium sollen wir einnehmen. Amen. Sag mal, hier bin ich, sende mich. Amen. Er hat dich bestimmt, ein Territorium einzunehmen. Und jetzt pass auf. Jesus war ein Territoriumseinnehmer. Jesus hat Territorium eingenommen. Sein Territorium war das Land Israel zu seiner Zeit. Ja, er war zu nichts anderem berufen, das wusste er vom Vater, mein Auftrag ist Israel, darüber hinaus, das werden nachher Paulus und die anderen Apostel, die werden es dann erledigen, die anderen Länder, aber ich bin dazu bestimmt für Israel, da muss ich einnehmen und dann muss ich das Erlösungswerk vollbringen und dann geht es raus in die Nationen. Er wusste, mein Territorium ist Israel und deswegen konnte er auch nicht in Kapernaum bleiben, obwohl in Kapernaum eine gewaltige Erweckung ausgebrochen war, nachdem Jesus dort seinen Dienst begonnen hat, war eine gewaltige Erweckung ausgebrochen. Und die Kranken wurden nur so wie am Fließband geheilt und Wunder sind passiert. Aber Jesus sagte, ich muss auch in die umliegenden Städte gehen und dort die gute Nachricht verkünden. Sagt er zu seinen Jüngern, ja, das kannst du nachlesen. Ich muss auch in die umliegenden Städte gehen. Mit anderen Worten, ich muss das Land einnehmen. Da ist ein Territorium, das ich einnehmen muss. So ist es auch bei dir. Er erweitert dein Territorium Schritt für Schritt, so wie du eins nach dem anderen einnimmst. Ich sage immer so, es sollte in deiner Familie beginnen. Weil es ist tatsächlich so, wenn du in deiner Familie das Territorium nicht einnimmst, also ich meine jetzt die Familie, die unmittelbar um dich herum ist, ich meine jetzt nicht alle deine Onkels und Tanten unbedingt zwangsläufig, aber einfach deine Kinder, deine Ehe und so weiter, wenn dieses Territorium nicht steht, dann kannst du in die Nationen gehen und dort vielleicht scheinbar Gewaltiges vollbringen, aber wenn das Territorium zu Hause nachher wackelt, dann fällt der ganze Baum, an dem es hängt sozusagen, fällt dann um, weil da ja dein Fundament auch ist. Ja, das heißt, Gott macht die Sachen immer Schritt für Schritt. Gott lässt dich Schritt für Schritt Territorium einnehmen. Und es ist auch wichtig, dass du Gott nicht vorausgehst. Ja, wenn du Probleme hast in deiner Ehe zum Beispiel, dann solltest du nicht unbedingt sagen, okay, morgen gehe ich in den weltweiten Reisedienst und lasse meine Frau allein zu Hause, dann habe ich das Problem erledigt. Gleich in Klammer, so mit Hintergedanken. Ja. Meine Flucht ist der Reisedienst. Nein, du solltest dafür sorgen, dass dein Territorium zu Hause steht und dass da klar die Sache ist und dann kann Gott dich über mehr setzen. Aber du bist dazu bestimmt, Territorium einzunehmen. Jesus hat Territorien eingenommen, er hat Land eingenommen und eines der Territorien, das zu denen gehört hat, von denen er wusste, er soll sie einnehmen, war das Gebiet der Gerasener. Amen. Das war auf der anderen Seite vom See Genezareth von Kapernaum aus gesehen. Ja, wir waren ja da. Und es ist die andere Seite. Und es ist ein eigenes Gebiet. Und das Interessante war, in dem Moment, wo er seinen Fuß zum ersten Mal auf dieses Gebiet setzte, meldete sich dieser Legionsgeist. Diese Legion. Warum? Offensichtlich war dieser Geist eng mit der Region verbunden. Offensichtlich war es ein Geist, der nicht nur in diesem besessenen Gerasener sich manifestierte, da manifestierte er sich in voller Kraft, aber er hatte offensichtlich seine Verästelungen in der ganzen Gegend. Er war, ich sag mal so, er war die Legion über der Region. Guter Reim, sag mal die Legion über der Region. Also unterschiedliche Regionen haben unterschiedliche Legionen. Diese Legion war die Legion über der Region der Gerasener. Und deswegen meldete sich der Geist in dem Moment, wo Jesus seinen Fuß auf das Land setzte, weil er wusste, Jesus ist gekommen, nicht einfach nur, um hier Picknick zu machen, sondern Jesus ist gekommen, um das Land einzunehmen. Und Legion sagte, Moment mal, das ist aber mein Land. Und deswegen schrie er auf. Und gleichzeitig wusste Legion auch, okay, gegen den können wir nichts machen, weil wir haben nichts mit ihm gemeinsam. Er ist frei von uns. Er hat keinen Anteil an der Legion über der Region. Und deswegen können wir nichts machen. Das Einzige, was wir tun können, ist, wir können ihn bitten, bitte schick uns nicht aus unserer Region fort. Das haben sie gesagt, schick uns nicht aus der Gegend, das habe ich gerade betont. Schick uns nicht aus der Region fort. Und Jesus hat es sogar, sage ich mal, halb beantwortet. Das ist die Bitte, indem er sie in die Schweine hat gehen lassen, was allerdings ihnen auch nicht viel genutzt hat, weil die sind dann ins Wasser gestürzt. Ja, und damit war Legion im See Genezareth bei den Fischen. Ja? Aber kannst du es sehen? Dieser Geist war mit der Region verbunden. Und offensichtlich war etwas, und jetzt kommen wir nochmal zum besessenen Gerasener selber, offensichtlich war etwas an diesem besessenen Gerasener, der dieser Legion Anrecht gegeben hat. Im Gegensatz zu Jesus. Jesus hatte kein Anrecht. Die Legion hätte nicht, oder an Jesus hatte er kein Anrecht. Die Legion hätte nicht in dem besessenen Gerasener hausen können, wenn der besessene Gerasener ihm nicht Anrecht gegeben hätte. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, das Anrecht, das der besessene Gerasener offensichtlich gegeben hat, muss mit Sünde zu tun gehabt haben und muss mit Wunden zu tun gehabt haben. Und wenn wir sehen, wie er sich verhielt, dann stellen wir fest, ja, er hielt sich bei den Grabstätten auf. Das heißt, er fühlte sich wie magisch hingezogen zu den Grabstätten. Grabstätten stehen für Memorials, also Erinnerungszeichen für vergangenen Schmerz. Sind Erinnerungszeichen für vergangene Wunden. Das heißt, der besessene Gerasener hielt sich auf innerlich bei den Wunden seiner Vergangenheit. Wie wurden ihm die Wunden geschlagen? Das hast du heute schon gelernt. Wie wurden sie ihm geschlagen? Durch Sünde. Durch Sünde wurden ihm Wunden geschlagen. Die Wunden wiederum wurden so stark, dass es ihn irgendwann mal, dass es ihn gar nicht mehr weggehen ließ von diesen Wunden, sondern dass er wie magisch gezogen war, wie fest genagelt war, sich ständig bei diesen Wunden aufzuhalten. Amen. Und jetzt kommt's. Diese Wunden, diese und die damit verbundenen Sünden, waren nicht nur seine Wunden und nicht nur seine Sünden, sondern du kannst davon ausgehen, er war wahrscheinlich derjenige sicherlich in dieser Region, der diese Wunden am meisten in sich trug und am meisten davon beeinflusst war. Aber die Wunden, die er in sich trug, weil wir haben es gerade gehört, wir haben es mit einem territorialen Geist zu tun, mit der Legion über der Region. Das heißt, diese Legion über der Region hatte auch Anrecht an den Wunden der Menschen um ihn herum, offensichtlich. Sonst wäre es nicht die Legion über der Region gewesen. Es gab offensichtlich in den Menschen, im Gebiet der Gerasener, bestimmte Wunden, die durch bestimmte Sünden geschlagen wurden, die wiederum der Legion über der Region Anrecht gab, sodass sie an den Seelen der Menschen sich an den Seelen der Menschen festmachen konnte. Weil die Tatsache, ich beweise dir das vom Biblischen her, die Tatsache, dass die Legion über der Region nicht nur beim besessenen Gerasener Anrecht hatte, sondern auch an den Menschen drumherum, kannst du daran sehen, an dem, was passiert ist, nachdem Jesus die Legion ausgetrieben hat. Weil was haben die Gerasener zu Jesus gesagt, als sie zu ihm kamen? Ich habe es gerade eben vorgelesen. Ja, sie fürchteten sich und es war nicht so, sie waren nicht happy, juhu, unser Besessener ist frei, die Legion ist weg, Halleluja, wir sind frei. Nein, was sagten sie? Sie sagten, Jesus, geh aus unserer Region weg. Geh aus unserer Region weg. Warum wollten sie, dass er aus ihrer Region weggeht? Ganz einfach, sie wollten bei ihren Gräbern wohnen bleiben. Sie hatten dieselben Wunden letztendlich in unterschiedlicher Weise verteilt über die Menschen, die der Besessene in sich trug, hatten sie auch in sich und sie wollten nicht davon weg. Sie wohnten auch bei den Grabstätten. Verstehst du? Vielleicht nicht äußerlich, aber innerlich hatten sie eine Verbindung dazu. Deswegen konnte überhaupt nur eine Legion über der Region überhaupt ihr Anrecht bekommen. Das heißt, es war gar nicht nur die Sünde des besessenen Gerasseners oder die Verletzungen des besessenen Gerasseners, sondern es war ein territorialer Geist, der sich festmachte an den Sünden der ganzen Region und an den Verletzungen der ganzen Region. Und nur weil der besessene Gerassener vielleicht ganz besonders stark an diesen Wunden Anteil hatte, deswegen haben sie sich in ihm so massiv manifestiert, sodass er sich selber verletzt hat, sich selber geschadet hat. Aber weißt du, ich glaube, in den Häusern der Gerasseners, der anderen Gerasener gab es auch viele selbstzerstörerische Verhaltensweisen unterschiedlicher Art, auch wenn sie hier nicht beschrieben sind. Ja? Wenn du heute zum Beispiel siehst, es gibt in unserer Gesellschaft gibt es bestimmte Verhaltensweisen, selbstzerstörerische Verhaltensweisen von Menschen, die wie Epidemien auftreten. Ja, wer hat vor 30 Jahren was davon gehört, dass Menschen sich selber mit Rasierklingen den Arm aufschneiden und sich ritzen, wie man das nennt, ja? Sich selber verletzen? Wer hat es vor 30 Jahren gehört? Also ich nicht, gab es schon, ja, vielleicht einzelne wenige. Aber weißt du, die letzten Jahre, vor 2 Wochen habe ich die Frage gestellt, im Wundergottesdienst habe ich gefragt, wer kennt alles jemand, der sich selber ritzt? Ja? Und dann haben sich viele gemeldet. Ja? Das heißt, es ist offensichtlich eine Epidemie geworden, diese Selbstverletzung. Und ich meine, vom besessenen Gerasener heißt es, er schlug sich, und in der Erweiterung heißt es, er zerschnitt sich selber mit Steinen. Könnte das sein, dass das eine Auswirkung einer Legion über der Region ist? In dem Fall nicht nur die Region, weißt du, Region ist ja ein unterschiedlicher, kannst du ja unterschiedlich fassen. Ja? Region kann eine ganze Nation sein, Region kann auch ein ganzer Kulturkreis sein. Verstehst du? Region kann eine bestimmte Familienstruktur sein. Familiengeister in bestimmten Familien nutzen die geistliche Region dieser Familie mit den bestimmten Verhaltensweisen, mit den bestimmten Sünden aus, um dort Eingang zu finden. Und so haben einfach bestimmte Geister über der Region von Gerasa haben einfach Eingang gefunden in diese Region, und dann haben sie sich manifestiert in Form dieser Legion, die sich wiederum in dem Besessenen niedergelassen hat. Und der Besessene war natürlich einerseits eine große Belastung, auch für die Gerasener, aber andererseits waren sie trotzdem immer noch so verbunden mit der Legion, dass es ihnen dann auch nicht recht war, als er frei war. Das ist interessant. Hast du es schon mal erlebt? Weißt du, manchmal kann es sein, du trittst auf ein bestimmtes Gebiet, zum Beispiel eine Kultur, in der ganz viele Leute drogenabhängig sind, als Beispiel. Das sind auch Geister, die aufgrund bestimmter Sünden Raum bekommen. Ja? Und dann trittst du da drauf und dann beginnen sich Drogenabhängige zu bekehren. Und ich habe das auch schon öfters erlebt, bekehrt sich ein Drogenabhängiger. Und dann ist es nach am Ende so, dann ist der Drogenabhängige heiß für Jesus, ja, und geht voll voran, weil Halleluja, ich bin frei geworden. Aber die Eltern sagen im Grunde genommen, eigentlich wäre es uns lieber, er wäre drogenabhängig geblieben, als jetzt in dieser Sekte zu sein. Als Beispiel. Und sie denken dann, wenn man heiß für Jesus ist, dann ist es eine Sekte. Verstehst? Das ist dann lieber fast, einfach, dass er Drogenabhängiger, als Drogenabhängiger, da war er irgendwie immer noch einer von uns. Aber jetzt ist er frei von dem Geist, unter dem wir waren. Jetzt können wir ihn gar nicht mehr handeln. Und dann schreit alles in uns, komm zurück in unser Umfeld, komm zurück in unseren Geist. Ja, und es ist wie wenn die Leute der Familie oder der Region rufen, Jesus, geh aus unserer Gegend weg. Wir wollen nicht auch noch befreit werden. Am Ende willst du uns auch noch befreien. Es ist schon der Drogenabhängige in unserer Familie frei geworden. Am Ende will dieser Jesus uns auch noch befreien. Der will an unseren Geist des, was weiß ich, des Ärgers oder des Schimpfens oder des, keine Ahnung, des Fluchens oder der Lästerei. Weißt du, das sind ja alles Geister, die Dämonen anziehen, verstehst du? Es sind ja nicht immer die schweren Sünden. Es ist nicht immer, ja, okay, in meiner Familie, da war schon mein Vater drogenabhängig, mein Großvater drogenabhängig oder so, oh ja, deswegen natürlich sind natürlich bei mir total die Geister, ist ja klar. Weißt du, genauso kann es sein, dass in deiner Familie einfach ein vererbter Geist der Lästerei und des Richtens und des Fingerausstreckens ist. Verstehst du, das bietet auch einem Teil der Legion Anrecht. Der Legion über der Region. Und tatsächlich ist es so, wenn wir zum Beispiel unser Land anschauen, wenn wir die Kultur in unserem Land anschauen und dazu wollen wir heute kommen, weil heute sollst du freigesetzt werden, Amen. Heute sollst du in Autorität kommen, Halleluja. Wie viele von euch sind bereit, richtig Autorität zu bekommen über ihre Region, über ihr Umfeld, Halleluja. Weißt du, in unserem Land zum Beispiel ist die Kultur des Fingerausstreckens sehr weit verbreitet. Amen. Womit hat es zu tun? Das hat was zu tun mit viel Minderwertigkeit, mit viel Unsicherheit. Weißt du, wir haben eine, ich sage jetzt mal, in der klassischen deutschsprachigen Bevölkerung in Deutschland, haben wir eine Geschichte, wo wir bis 1945 eine Kultur von großer Härte und großer, ich sage mal, Autoritätshörigkeit hatten, und die sich dann auch in diesem übersteigerten Nationalismus dann geäußert hat. Wir hatten diese Kultur extremer Härte, extremer, ich sage mal, über Disziplin, über Autorität, Autoritätshörigkeit bis zum Gipfel 1945. Und nach dem Krieg hat sich das zunächst Schritt für Schritt und dann aber ab 1968 massiv in das Gegenteil verkehrt. Und jetzt haben wir eine Kultur von extremer Autoritätslosigkeit, von Rebellion, von Hedonismus. Ja, Hedonismus heißt so viel wie alles, was mir irgendwie Lust macht, alles, was mir Spaß macht, ist gut. Und alles, was mir keinen Spaß macht, ist von vornherein nicht gut. Das ist Hedonismus. Ja. Eben 68er, ja, beliebig, ich gehe mit dem ins Bett, wo mir gerade einfällt, ich habe auf die Weise Sex, wie es mir gerade einfällt und so weiter. Hauptsache, ich habe Lust dran, Hauptsache, ich habe irgendwie Spaß dran. Und natürlich nicht nur im Bereich Sexualität, sondern auch in allen anderen Bereichen. Ich brauche schnell meinen Kick, ich brauche schnell meinen Fix, ich brauche schnell irgendwas, und wenn ich es nicht gleich irgendwo kriege, dann suche ich mir nach einer Ersatzbefriedigung. Auf diesem Boden kann sich Alkoholismus ausbreiten. Auf diesem Boden kann sich Drogensucht ausbreiten. Auf diesem Boden kann sich auch alles, was mit Ablehnung, Verunsicherung, Menschenfurcht zu tun hat, ausbreiten. Ja, weil unsichere Menschen wollen ihren Kopf nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Weißt du, mangelnde Autorität, mangelnde Stärke, ich sag mal Verweichlichung, ja, weil das ist eigentlich das, wir hatten das eine Extrem bis 1945, extreme Härte, und wir haben eigentlich seit 1968 zunehmende, ich nenne es mal Verweichlichung, eine extreme Verweichlichung in Bezug auf die eigene Seele. Oh, das fühlt sich nicht gut an, schnell weg. Wie ich vorher gesagt habe, Problem mit meiner Frau, okay, ab in weltweiten Dienst. Oder, verstehst du? Oder, da hat mich einer in der Gemeinde komisch angeguckt. Aha, ich muss in eine andere Gemeinde. Das fühlt sich ganz blöd an. Verstehst du? Wie wenn es immer darum ginge, ob sich irgendwas gut oder schlecht anfühlt. Und wie wenn Gott wollte, dass wir von unserem momentanen Gefühl geleitet sind, was wir momentan mal hier fühlen oder da fühlen. Verstehst du? Das ist sozusagen diese Kultur der Verweichlichung. Und diese Kultur der Verweichlichung wiederum bringt unsichere Menschen hervor. Bringt Menschen hervor, die nicht wissen, was sie wollen. Bringt Menschen hervor, die Angst davor haben, wirklich für etwas ihren Stand einzunehmen. Ja, die Angst davor haben, auch anzuecken. Ja, wenn sie für etwas ihren Stand einnehmen, dann nur für etwas, wo sie sowieso wissen, dass die Mehrheit dafür ist. Verstehst du? Ist doch interessant, ja? Weißt du, all die Bewegungen, die es auch momentan in der Jugend gibt, wie Fridays for Future und so weiter, sind im Endeffekt, wenn du es genau nimmst, eigentlich alles Bewegungen, die eigentlich auch nur ihren Stand für was einnehmen, was die Mehrheit sowieso gut findet irgendwie. Verstehst? Das ist nicht eine Bewegung, wo du sagen kannst, wow, die gehen jetzt voll gegen den Strom oder so. Verstehst? Aber womit hat es zu tun? Weißt du, die Sache ist ja die, wenn du mit Jesus gehst, dann musst du immer gegen den Strom irgendwo gehen. Amen. Weil das Evangelium steht immer irgendwo dem Geist dieser Welt entgegen. Und du wirst immer erleben, dass du deinen Fuß auf Regionen setzt mit dem Evangelium, und dann schreit halt eine Legion. Und sagt, wah! Und dann stellst du fest, ach so, du bist auch noch da. Ja, du dachtest vielleicht in deinem kindlichen Überschwang, dachtest du, okay, ich stelle einfach meinen Fuß auf das Land und dann auf das Land und so weiter. Und es ist alles nur ein einziger Durchmarsch. Aber das zwischendurch auch mal, und ich sage nicht immer, aber es war auch bei Jesus nicht in jeder Region so, dass er eine Legion geschrien hat, aber dass zwischendurch mal eine Legion schreit, das ist total normal. Und dafür müssen wir innerlich frei sein, um damit umgehen zu können. Um unseren Fuß draufzustellen und nicht gleich wieder zurückzuziehen. Und sagen, ah, da ist der Teufel, Hilfe. Amen. Ja. Bis 1945 wurden die Leute in Deutschland zum extremen Gegenteil erzogen. Ja? Und es wurde so weit missbraucht, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs Kinder in den Krieg geschickt wurden, ohne Furcht sich einem Feind entgegengestellt haben, der vollkommen übermächtig war, vollkommen sinnlos geopfert wurden. Und das sind die Erfahrungen, die wiederum tiefe Wunden geschlagen haben in der Seele der Nation, die dazu geführt haben wiederum, aber wenn sie nicht geheilt sind, die Wunden, wenn sie nicht wirklich durch die Kraft Gottes geheilt sind, dann sind wir nur verdammt, aus der Reaktion daraus genau ins extreme Gegenteil zu verfallen. Und das extreme Gegenteil ist auch nicht gut. Verstehst du? Vor jedem Feind, der irgendwo auftaucht, vor jedem Widerstand, der irgendwo auftaucht, davonzulaufen oder immer nur zu sagen, ja gut, wir werden einen Kompromiss durch Verhandlung finden. Appeasement nennt man das. Ja, das ist auch nicht das Richtige. Weil manche Dinge, weißt du, mit der Legion über der Region, da gab es kein Appeasement. Da gab es keine Verhandlungslösung. So, okay, Jesus, wir ziehen 1.000 von unseren 3.000 ziehen wir ab und lassen dich in Ruhe, solange du hier bist. Und dafür machen wir jetzt hier kein Aufhebens. Und Jesus, ja, gut, das klingt gut. Nein, nochmal 500 mehr. Ich will 500 mehr. Also die Hälfte müsst ihr abziehen. Ja, nein, nicht ganz. Nein, 1.300. Verstehst du? Und dann machst du irgendwann einen Kompromiss. Okay, 1.457 Dämonen werden abgezogen, aber 2.000 oder 1.600 bleiben oder so. Verstehst du? Also, da gibt es keinen Kompromiss. Verstehst du? Sondern da gibt es nur, ich nehme meinen Stand ein. Amen. Aber um einen Stand einnehmen zu können, muss ich frei sein von den Wunden, die mich zum Kompromiss bringen würden. Das heißt, ich muss frei sein von den Geistern der Unsicherheit, von den Geistern, zum Beispiel in unserer Kultur, der Ablehnung, der Menschenfurcht, des, oh, nur nicht den Kopf zu weit rausstrecken, sonst kriegt man gleich wieder einen drauf. Verstehst du, das ist so eine Kultur des Drückens auch teilweise. Ja, wie von euch haben schon mal in irgendeiner Form Mobbing erlebt? Okay, dann weißt du, wovon wir reden. Ja, das ist ja eine Epidemie. Warum ist es eine Epidemie? Weil die Leute unsicher sind und sie denken, wenn sie andere drücken und wenn sie andere niedermachen, dann kriegen sie selber eine bessere Position, was natürlich eine Lüge ist. Sie verletzen sich dadurch auch wieder nur selber. Die Täter verletzen sich ja genauso wie die Opfer. Ja? Aber diese Kultur, das sind Geister über der Region, da setzt sich dann auch das Ritzen fest. Verstehst du? Ritzen ist ja diese extreme Selbstablehnung. Magersucht, all diese Dinge, weißt du, extreme Selbstablehnung, Selbstzerstörung, ja, Sucht nach Anerkennung, irgendwo schauen, wie kann ich irgendwas sein? Das sind Geister über der Region. Und wenn du wissen willst, weißt du, der Punkt ist ja nicht der, nur alles zu analysieren, was um dich herum ist, sondern der entscheidende Punkt ist ja der, wo hat vielleicht die Religion über der Region, in der ich gesetzt bin, noch irgendwo in meiner Seele etwas? Sprich, du musst schauen, wo ist in mir noch eine ähnliche Verhaltensweise. Verstehst du? Es geht nicht darum, Buße zu tun über alle möglichen Sünden, mit denen du nichts zu tun hast. Das ist Zeitverschwendung. Sondern Buße tun musst du über Sünden, mit denen du selber noch etwas zu tun hast, wo selber noch etwas in deiner Seele noch schwingt, wo noch etwas ist. Du musst geheilt werden von Wunden, die noch da sind, nicht von vermeintlichen Wunden. Du musst nicht Buße tun für irgendeine Sünde von deinem Urgroßvater, mit der du nichts mehr zu tun hast, verstehst du? Und mit nichts mehr zu tun meine ich, dass von dieser Struktur bei dir nichts mehr zu finden ist. Aber wenn bei dir etwas von dieser Struktur zu finden ist, du musst dich ja nur fragen. Als Beispiel, wenn du bist in einer Familie groß geworden. Wie von euch sind alles in einer Familie groß geworden? In irgendeiner Form von Familie. Ja. Ja. Irgendwo hast du eine Struktur von Beziehungen um dich herum. Und wenn du zum Beispiel feststellst, dass du Probleme hast, in Beziehungen irgendwie Nähe zuzulassen, Dann kann es sein, dass du zum Beispiel einfach erlebt hast in deiner Familie, dass einfach die Beziehungen in deiner Familie immer distanziert waren. Und deswegen hast du jetzt Schwierigkeiten, warme Beziehungen zu leben. Ja, dann ist es etwas, wo Gott dich heilen möchte, weil Jesus warm ist. Jesus ist Liebe. Halleluja. Amen. Also ist seine Beziehungsfähigkeit ist einfach positiv. Okay? Also du kannst schauen, ja, wo ist da noch was bei mir? Oder als Beispiel, ich habe mal verschiedene Sachen notiert, also Beziehungen sind ein Punkt. Ja? Beziehungen in deinem Umfeld, wie sind Beziehungen gelebt worden, wie lebst du Beziehungen? Andere Frage, welche Sünden häufen sich in deiner Familie und du merkst selber, dass du damit zu kämpfen hast. Also ich, Ehebruch, Ehescheidung, schon bei den Eltern, bei den Großeltern, überall. Und du selber hast auch ständig mit unreinen Gedanken zu kämpfen. Aha, könnte das sein, dass da eine kleine Legion über der Region deiner Familie ist, von der du noch freigesetzt werden musst. Amen. Oder Okkultismus als Beispiel. Ja, du hast irgendwie immer den Hang zum Aberglauben oder zu irgendwie magischen Verständnis oder so. Und du stellst fest, in meiner Familie okkulte Prägungen oder so. Oder Vaterbild. Welches Vaterbild hat in deiner Umgebung vorgeherrscht? Welches Vaterbild herrscht in unserem Land vor? Was gibt es überhaupt noch ein Vaterbild in unserem Land? Man weiß, man denkt mal schon, jetzt gibt es schon Parteien, die wollen eine feministische Regierung ausrufen. Da fragt man sich, gibt es überhaupt noch einen Vater? Verstehst du? Also das hat ja was zu tun mit dem Vaterbild, das Menschen haben. Ja? Hat was zu tun mit dem Vaterbild. Also welches Vaterbild herrschte vor? Wo hat es nicht mit dem Bild des himmlischen Vaters übereingestimmt? Da bekommen diese Geister Anrecht. Oder eine andere interessante Sache ist auch, wie war das Verhältnis in deiner Umgebung zum Geld? Das ist auch ein Einfallstor für den Teufel. Ja? Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Entweder in deiner Umgebung, die Menschen in deiner Familie, sie konnten nie richtig mit dem Geld umgehen. Sie haben alles zum Fenster rausgeworfen. Sobald irgendwas da war, war es schon wieder weg. Das ist kein guter Umgang. Oder es war umgekehrt. Sie waren so extrem knausrig und sparsam und hatten ständig Angst darum, dass ihnen auch ja nichts verloren geht. Ja? Und somit hast du auch diesen Geist der Armut aufgenommen oder diesen Geist einfach der Probleme mit dem Geld, und da setzen sich wiederum andere Geister dran frei. Oder aber war es einfach in deinem Umfeld einfach so ein freier, entspannter Umgang, großzügig, aber nicht verschwenderisch. Verstehst du? Wie war der Umgang? Und was ist bei dir? Das ist ja immer die entscheidende Frage. Ja? Es geht nicht darum, Finger auszustrecken, sondern es geht auch nicht darum, deine ganze Familie zu analysieren, sondern es geht darum zu sehen, hey, Legion aus meiner Region raus. Amen. Das ist das Ziel. Oder wenn du zum Beispiel siehst, ja, bestimmte Krankheiten sind besonders häufig vorgekommen. Ja? Psychiatrische Probleme häuften sich. Drogenprobleme, Kriminalität, all diese Dinge. Ja? Wie war das Verhältnis zu Autoritäten? Das ist auch eine interessante Sache. Ja, war das Verhältnis zu Autoritäten einfach ein entspanntes, respektvolles Verhältnis? Oder war es ein Verhältnis von einerseits, auf der einen Seite Möglichkeit 1, Rebellion, ständig immer die da oben und so weiter, die da oben. Ja? Verstehst du, das ist das Verhältnis der Rebellion. Oder auf der anderen Seite, das hast du häufig in Kulturen, und das ist besonders auch für Leute, die vielleicht einen osteuropäischen Hintergrund haben, die in Diktaturen aufgewachsen sind, da hast du dann häufig so diesen duckmäuserischen, augendienerischen Umgang mit Autorität. So, oh ja, muss immer aufpassen und möglichst gar nicht reden, und oh, weil wenn man was redet, sagt man vielleicht was Falsches oder so. Ja? Da hast du dann diesen duckmäuserischen, diesen augendienerischen Umgang. Aber Jesus hatte einfach einen sehr, sehr klaren, respektvollen, entspannten Umgang mit Autorität. Mit seinem Vater im Himmel nämlich als erstes. Amen. Halleluja. Und genau das ist das, was er in uns freisetzen möchte. Weil die Legion über der Region, weißt du, ich nenne dir einfach so ein paar Strukturen. Diese Legion über der Region geben wiederum anderen Geistern Anrecht. Ja. Die unterschiedlichsten Dinge, weißt du, ich kann gar nicht alles aufzählen, verstehst du? Ich will dir nur einfach zeigen, weißt du, es geht vom Großen, von der Kultur geht es runter. Die Kultur, ich sag mal so, westliche Welt, kannst du grob sagen, eine Kultur der Verweichlichung, des Hedonismus, da liegst du nicht falsch, wenn du das ungefähr so qualifizierst, ja, im Vergleich zu anderen Kulturen, wie zum Beispiel Afrika oder Nahe Osten, so vollkommen andere Kulturen, ja. Also, sagen wir mal, Hedonismus, Verweichlichung ist so die grobe Kultur, und drunter dann wieder solche Untergeister wie Menschenfurcht, Minderwertigkeit, Angst, auch übrigens im Gegenteil, das haben wir noch gar nicht genannt, das Gegenteil von Unsicherheit und Angst, das Unerlöste, das ist übrigens Narzissmus. Auch eine weit verbreitete Seuche. Narzissmus, Stolz, so ich der King und ich stelle mich da. Die heutige Kultur voll davon. Schau dir YouTube an. Du staunst manchmal. Neulich hat mir jemand ein Video gezeigt von irgendeinem weltlichen YouTuber, junger Kerl oder was. Und dann schaust du das an und denkst, ja, vollkommen nichts sagen, sagt gar nichts aus, ist eigentlich nur vertane Zeit, das anzugucken. Aber dann stellst du fest, 5 Millionen Follower oder so. Denkst du, was? Da ist nur einer, der sich darstellt mit irgendwas, was weiß ich, zeigt, wie er seine, keine Ahnung, irgendwas einkauft oder also irgendwelche vollkommen belanglosen Dinge stellt er irgendwie entsprechend dar, macht ein paar coole Sprüche und dann hat er 5 Millionen Follower. Ich denke, hä? Verstehst du, aber das ist diese Kultur der Selbstdarstellung. Ja, das ist Narzissmus. So, wow, hier. Ja, Stolz und Minderwertigkeit sind zwei Seiten derselben Medaille. Ja, die Lösung für dein Problem der Minderwertigkeit ist nicht, jetzt stolz zu werden und zu sagen, mir kann keiner was. Oh, Leute, ich bin's, jetzt geht's los hier. Huh? Ich habe meine Minderwertigkeit hinter mir gelassen. Halleluja, jetzt passt auf, jetzt komme ich. Nein, da rutschst du nur in die andere Seite rein. Die Legion über der Region reibt sich die Hände, sagt, okay, kleine Umgruppierung unserer Soldaten, okay, die Division 1 ziehen wir da ab und dafür ziehen wir die Division 2 hin. Verstehst du, es ist nur ein Wechsel der Besatzung. Kannst du sehen? Amen. Aber Freiheit ist in der Demut. Freiheit ist in einem entspannten, in einer entspannten Demut, wo du über dich selber lachen kannst, wo du dich gleichzeitig aber dir auch bewusst bist, wer Jesus in dir ist und wo du stehst zu dem, wer du bist und wo du deinen Fuß auf Territorien setzt, angstfrei, ohne Furcht und einfach Land einnimmst. Amen. Halleluja. Und da brauchst du weder das eine noch das andere. Da musst du nicht irgendein Narzisst sein, um das Land einzunehmen, aber du darfst auch nicht irgendein Demütiger, also im pseudo-demütigen Sinn, ein gedeckelter, das wollte ich sagen, nicht gedemütigt, sondern gedeckelter, minderwertiger Typ, der sich nicht traut, den Mund aufzumachen. Amen. Oder das kleine Mauerblümchen. Ich bin mehr so das Mauerblümchen. Das ist das andere Extrem, sind zwei Seiten. Die einen ritzen sich und verletzen sich selber und die anderen stellen sich im YouTube da und sagen, schau mal hier in meinen Kleiderschrank, was da wieder Tolles zu sehen gibt. Findet ihr das nicht alles super toll? Das sind zwei Seiten derselben Legion, zwei Kohorten, zwei Divisionen derselben Legion. Halleluja. Preist den Herrn. Wie viele von euch wollen frei werden von der Legion über ihre Region? Halleluja. Preist den Herrn. Eintreten in Autorität. Wie trittst du ein in Autorität? Ganz einfach. Indem du die Sünde durch das Blut Jesu Christi erledigst, indem du um Vergebung bittest für Sünde, wo du dich eins gemacht hast mit Sünden über deiner Region. Und wie gesagt, wir haben jetzt gelernt, der Begriff Region ist vielfältig zu fassen. Es kann deine ganze Nation sein, es kann dein Kulturkreis sein, es kann aber einfach nur deine Familienlinie sein. Ja, wo du einfach wirklich, du bittest um Vergebung für die Sünden, mit denen du dich in irgendeiner Form eins gemacht hast, welche Richtung das auch immer ist, im Umgang mit Beziehungen, im Umgang mit Finanzen, im Umgang mit Autorität, im Umgang mit den Dingen des Okkultismus, was auch immer, ja, bittest du um Vergebung, das ist das Erste, das Blut Jesu, das haben wir das letzte Mal auch bereits gelernt am Schluss, das Blut Jesu ist das Erste und das Zweite ist, weil das Erste ist die Sünde und das Zweite ist die Wunde, also wie erledigen wir die Wunde? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Es braucht nicht nur das Blut Jesu, um dich zu reinigen, sondern es braucht auch die Dynamis-Power des Heiligen Geistes. Amen. Und die Dynamis-Power des Heiligen Geistes reingeht und diese Wunde aus deiner Seele entfernt und heilt und freisetzt, sodass es so ist, wie wenn es nie gewesen wäre. Das ist das Zweite. Und dann ist das Dritte, dann hast du Autorität. Und dann kannst du sagen, so, du Legion über der Region, raus aus mir. Amen. Du Legion in meiner Familie, raus aus meiner Seele. Du Geist, was weiß ich, von Minderwertigkeit, du Geist von Stolz, du Geist von Krankheit, du Geist von seelischer Quälerei, du Geist von Sucht, was auch immer es ist, raus aus meiner Seele. Du Geist von Furcht, du Geist von Manipulation, von Mobbing, von Kontrolle, was auch immer, von Missbrauch, raus aus meiner Seele. Dann hast du Autorität. Und das Vierte ist, und das machen wir dann heute zum Schluss, das Vierte ist, wir können Autorität nehmen über unsere Region. Weil damit hat der Teufel an dir nämlich nichts mehr. Und dann kannst du sagen, jawohl. Und meine Familie, ich nehme sie ein für Jesus. Jawohl, ich bin jetzt sozusagen der Außerirdische in meiner Region. Ja, ist so. Ist so. Jesus war der Außerirdische in der Region von Gerasa, weil er war der Einzige, der mit dieser Legion nichts zu tun hatte. Alle anderen Menschen in dieser Region waren irgendwie mit Legion verbunden. Ja, das haben sie gemerkt, als sie nämlich in die Schweine gingen, haben sie plötzlich gemerkt, oh, jetzt fehlt uns was. Ja, und deswegen wollten sie, dass Jesus geht. Ja, ja, aber er war der Außerirdische. Er war derjenige, der einfach aus der Position kam, vollkommener Freiheit. Er war frei von der Legion über der Region und deshalb hat er Autorität über die Legion über der Region. Und genauso ist es bei dir. In dem Moment, wo du frei bist von der Legion über der Region, in dem Moment hast du Autorität über die Legion über der Region. Und wie viele wollen das sehen? Wie viele wollen sehen, dass ihre Familienmitglieder zum Glauben kommen? Wie viele wollen sehen, dass Krankheiten weichen müssen, wenn du sprichst, dass Quälgeister weichen müssen, dass psychische Probleme gehen müssen, dass einfach all das, was mit der Legion, einfach über der Region, wo auch immer du hinkommst, dass es gehen muss, ganz egal, wo du hinkommst. Weißt du, auch wenn du nach Afrika kommst, dann sind es wieder andere Legionen über der Region. Aber ich sage dir, in Christus bist du auch davon frei. Vielleicht brauchst du dann nochmal die Heilung von der ein oder anderen Wunde, damit du dann auch darüber Autorität hast. Aber das kommt dann. Amen. Wenn er dich dahin sendet, dann wird er dich von der entsprechenden Wunde heilen, die dich daran abhalten könnte, davon abhalten könnte, genau über diesem Gebiet wiederum Autorität zu haben. Wenn du gesandt bist in den Nahen Osten zum Beispiel, dann musst du wieder von anderen Wunden frei werden, ja, die über diese Region wiederum sind. Ja. Und wenn du von diesen Wunden frei bist in deiner Seele, und vielleicht bist du sowieso schon relativ frei, weil du dort nicht aufgewachsen bist, das kann sein. Deswegen ist es ja manchmal tatsächlich so, dass du manchmal einen stärkeren Durchschlag hast, auch mit der Salbung in der Region, aus der du selber nicht kommst. Aber das hat dann damit zu tun, tatsächlich, dass du selber nicht ganz frei bist von der Legion über der Region. Und dann kommst du in eine Region, wo die Legion über deine Region nichts zu sagen hat und plötzlich hast du Autorität. Kannst du es sehen? Verstehst du? Das ist die unsichtbare Welt. Es geht um Autorität. Siehe, ich habe euch Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und auf alle Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Er hat dich bestimmt, ein Landeinnehmer zu sein. Occupy until I come. Besetze, nehme in Besitz, bis ich wiederkomme. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Wir wollen heute Morgen noch einmal, aber ein bisschen in einer anderen Weise als vor zwei Wochen, aber wir wollen noch einmal einfach, weil wir haben jetzt heute die Region in den Blick genommen, wir wollen noch einmal wirklich dieses Soaking im Blut Jesu, in der Kraft Gottes. Wir wollen das anwenden einfach, weil das ist tatsächlich das Grundlegende. Wir nehmen im Hintergrund die Soaking rein. Genau, das ist das grundlegende Modell. Zuerst musst du frei werden von der Sünde, dann kommt die Dynamis Power Gottes und heilt die Wunde und dann kannst du Autorität nehmen. Amen. Halleluja. Also, mach dich bereit. Was wir jetzt machen, ist nicht nur ein kurzer, also es geht nicht nur eine halbe Minute, sondern es geht schon ein paar Minuten, weil ich möchte tatsächlich, dass wirklich diese Flecken von der Legion oder diese Dinge von der Legion, die noch irgendwo in deiner oder meiner Seele irgendwo sind, dass sie wirklich gründlich rausgewaschen sind. Amen. Sodass wir wirklich frei sind. Und wie von euch wissen, eben, ich habe es letzte Mal schon gesagt, ein Flecken kriegst du nicht einfach dadurch raus, dass du ein bisschen Wasser drüber schüttest, sondern du musst schon ein bisschen gründlich Reinigungsmittel drauf tun, ein bisschen einwirken lassen und ein bisschen rausreiben, bis das Ding weg ist. Halleluja. Das wollen wir jetzt tun. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dass du uns Jesus gesandt hast, Herr, um ein Beispiel zu geben, Herr. Um zu zeigen, Herr, was möglich ist, Herr, wenn der Teufel an uns nichts hat. Was möglich ist für uns als Menschen, wenn der Teufel an uns nichts hat. Du, Jesus, du hast alles, was du getan hast, als Mensch getan. Und damit ist ganz klar, dass wir all das, was du getan hast, auch tun können, Herr. Und dass du uns bestimmt hast, in derselben Position der Autorität jetzt auf dieser Welt ein Landeinnehmer zu sein, so wie du ein Landeinnehmer warst, Herr. Und ich danke dir, Jesus, ich danke dir, Herr, dass in dir der Teufel nichts hatte. Und ich danke dir, dass du für uns zur Sünde wurdest, sodass der Teufel auch an uns nichts mehr hat. Danke für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der wiedergeboren ist, eine neue Schöpfung ist, in Christus ist und somit in seinem Geist, in ihrem Geist neu geworden ist. Halleluja. So, dass der Teufel an uns nichts hat. Halleluja. Und jetzt in dem Namen Jesus, Herr, nehmen wir dein Blut in Anspruch, Herr, für all die Bereiche unserer Seele, Herr, wo Sünden über unsere Region oder Sünden in unserem Umfeld oder Sünden einfach auch aus uns selber heraus oder Sünden unserer Umgebung, wie auch immer, wo wir uns vielleicht eins gemacht haben mit Sünden unserer Umgebung, wo wir in Verhaltensweisen gewesen sind in der Vergangenheit, aus denen Wunden entstanden sind, die uns heute noch beeinflussen. Aber die Dinge, über die wir dein Blut noch nicht in Anspruch genommen haben, Herr, nehmen wir jetzt dein Blut in Anspruch, Herr. Und wir bitten dich um Vergebung. Wir bitten dich um Vergebung, wo wir das aufgenommen haben, sei es bewusst oder unbewusst. Sünde ist nicht nur bewusst, sondern es ist auch unbewusst. Wo du unbewusst einfach irgendeine Struktur aufgenommen hast, eine Struktur von Menschenfurcht, eine Struktur von Stolz, von Rebellion, von Verweichlichung, von Hedonismus oder was auch immer es ist, bitte ihn einfach um Vergebung. Sag einfach, Jesus, ich nehme dein Blut. Halleluja. Lass es einfach jetzt einwirken. Nimm einfach das Blut Jesu Christi für dich. Nimm das Blut Jesu Christi für dich. Sag, ich nehme das Blut Jesu Christi. Ja genau, sprich mir mal nach. Ich nehme das Blut Jesu Christi. Und ich bitte dich, Jesus, um Vergebung. Für jede Übereinstimmung mit der Sünde, die in meiner Umgebung war oder in meiner Umgebung ist. Ich löse mich von dieser Sünde. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich glaube dir, dass du mich jetzt reinigst durch dein Blut. Halleluja. Und jetzt kannst du es ihm selber nochmal sagen. Kannst ihm sagen, ja, wo du ihn um Vergebung bittest, wo du ganz konkret, wo er dir vielleicht etwas gezeigt hat, wo du konkret sein Blut in Anspruch nimmst oder auch wo du es allgemein in Anspruch nimmst, wo du einfach sagst, jawohl, ich nehme es in Anspruch für all diese Prägungen. Was er dir zeigt, einfach bitte ihn um Vergebung. Nimm das Blut in Anspruch. Halleluja. Nimm das Blut in Anspruch. Bitte ihn auch um Vergebung, da, wo du an anderen gesündigt hast. Ja, bitte ihn da um Vergebung, wo du andere damit verletzt hast, ja, wo du anderen das vermittelt hast, diesen selben Geist vermittelt hast. Bitte ihn um Vergebung. Auch der besessene Gerasena hat seinen Geist verbreitet überall in der Umgebung. Davon braucht er Reinigung. Halleluja. Danke, Jesus. Also, du warst nicht der besessene Gerasena, preis den Herrn, Halleluja, vielleicht war es einfach eine kleinere Sache, vielleicht war es einfach so was wie, du hattest einen Anstoß genommen an irgendjemand, du hattest einen Anstoß genommen an irgendetwas und dann hast du diesen Anstoß weitergereicht. Ja, dann bittest du ihn jetzt um Vergebung, nimmst das Blut Jesu dafür in Anspruch, Halleluja. Vergib's auch jetzt, vergib's Personen, die an dir gesündigt haben, das ist auch das Blut Jesu. Vergib den Personen, die vielleicht an dir gesündigt haben, die dich missbraucht haben, die dich gemobbt haben, die dich gedrückt haben, die dich verletzt haben in irgendeiner Form, die dich ja vielleicht gequält haben sogar, die dich geprägt haben in negativer Weise vielleicht an einem bestimmten Bereich. Vergib ihnen jetzt, nimm das Blut Jesu und vergib ihnen jetzt. Vergib ihn jetzt. Halleluja. Vergib ihn jetzt. Durch das Blut Jesu Christi ist Vergebung. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Vielleicht jemand, der dich verlassen hat, die Beziehung gebrochen hat, was auch immer, Härte oder Bloßstellung oder was auch immer du erlebt hast. Vergib, auch da, wo du Anstoß genommen hast, vergib der Person, an der du Anstoß genommen hast. Nimm das Blut Jesu. Nimm das Blut Jesu. Halleluja. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus, danke für die Kraft deines Blutes, Herr. Du sagst in deinem Wort, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Danke, Herr, dass du uns heute reinigst von jedem Anrecht für die Legion über der Region. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und jetzt sprich mir einfach nach, jetzt wollen wir uns lösen von jeglichem Geist, der da durch die Sünde Anrecht bekommen hat in unserer Seele. Wir wollen uns lösen von jeglichem Geist. Halleluja. Sprich mir einfach nach. Vater, im Namen Jesus löse ich mich von jedem Geist, der durch die Sünde in meinem Leben Anrecht bekommen hat. Durch meine eigene Sünde oder durch die Sünde von anderen Menschen oder durch die Sünden meiner Umgebung. Ich löse mich von diesen Geistern. In meiner Familie, in meiner Region, in meiner Nation, in meiner sozialen Schicht, in meiner ethnischen Gruppe, Ich löse mich davon jetzt. In Jesu Namen. Und ich nehme jetzt im Namen Jesus die Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch. Für jede Wunde, die mir durch die Sünde geschlagen wurde. Ich nehme die Kraft der Auferstehung in Anspruch. Für jedes Grab in meiner Seele. Für jede Grabstätte in meiner Seele. Für jedes Grabmal in meiner Seele. Ich nehme jetzt die Kraft der Auferstehung dafür in Anspruch. Und ich spreche das Leben Gottes hinein. In diesen Bereich in meiner Seele. In dem Namen Jesus. Danke für deine Kraft. Und durch die Kraft dieses Geistes, durch die Kraft der Auferstehung, nehme ich jetzt Autorität über die Legion in meiner Seele, welcher Art auch immer sie sein mag, welcher Teil auch der Legion es sein mag, welcher einzelne Geist es auch sein mag. Ich nehme Autorität über jeden Geist, der meine Seele verunstaltet hat oder meinen Körper krank gemacht hat. Ich nehme Autorität über Minderwertigkeit, über Unsicherheit, über Angst vor Ablehnung, Menschenfurcht, Stolz, Narzissmus, Verwirrung, Visionslosigkeit, Fehleinschätzung meiner eigenen Person. Ich nehme Autorität über diese Geister jetzt. In dem Namen Jesus. Und du kannst jetzt einfach auch Autorität nehmen über das, was er dir zeigt. Ich habe nur einige Dinge genannt, aber er zeigt dir andere Dinge. Nimm einfach Autorität über jeden Geist, der irgendwo dich gebunden hat. Über alles, was wirklich klare Vision auch in deinem Leben verhindert hat. Klare Erkenntnis der eigenen Berufung. Ja, sei es eben Furcht vor Ablehnung, sei es Furcht, deinen Stand einzunehmen, sei es Angst vor Widerstand, was auch immer es ist, sei es Rebellion, was auch immer es ist. Wir nehmen Autorität. Wir nehmen Autorität darüber. Wir nehmen auch Autorität über jeden Geist der Krankheit, über jeden Krankheitsgeist, über all diese Anrechte in der Seele. Wir nehmen Autorität darüber und wir sagen, jeder Geist von Krankheit, chronische Krankheiten, in dem Namen Jesus psychische Krankheiten, in dem Namen Jesus Krankheiten, die unseren Verstand durcheinander gebracht haben, in dem Namen Jesu Christi, bipolare Störung, in dem Namen Jesu Christi, wir nehmen Autorität über diese Geister der Krankheit, chronisches Fatigue-Syndrom, chronische Krankheiten wie Diabetes oder was auch immer es ist, was auch immer reingekommen ist. Ständige Unfälle in Jesu Namen, ständige Grippe, Infektion, ständige Schnupfen, was auch immer, Sinusitis. Herr, wir nehmen Autorität darüber in Jesu Namen. Nimm Autorität in deinem Leben. Nimm Autorität über deine Seele. Nimm Autorität in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wow, wow, wow. Ho, ho. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Puh. Jesus. Wow, puh, da ist was. Halleluja. Eieiei, jetzt pass auf. Jetzt in dem Namen Jesus, ich befehle jetzt, gebe jetzt noch einen letzten Befehl. Und wenn ich den Befehl gegeben habe, ich spüre es, mir wird schon ganz schummrig. Ich gebe jetzt einen letzten Befehl und wenn ich diesen Befehl gegeben habe, dann atme einfach aus und mit deinem Ausatmen, weißt du, Geister sind wie Atem, Pneuma ist Geist, ist Atem. Ja, deswegen, die Geister bei Jesus sind immer durch den Mund ausgefahren. Deswegen einfach, wenn ich diesen Befehl gegeben habe, atme einfach bewusst, einfach all das, worüber du jetzt Autorität genommen hast, alles, wo du dich jetzt davon gelöst hast, atme das einfach aus. Vater, in dem Namen Jesu Christi, ich nehme jetzt Autorität über jede Legion, über der Region der Söhne und Töchter Gottes in diesem Raum. Was auch immer an Legion über der Region ihres Lebens, über dem Territorium ihres Lebens, in dem du sie gesetzt hast, für das du sie bestimmt hast, es einzunehmen. Was auch immer noch an Anrechten dieser Legion über ihrer Region in ihrer Seele steckt, sage ich jetzt in dem Namen und in der Autorität Jesu Christi durch die Kraft des Blutes von Golgatha, komm raus jetzt aus den Seelen. In Jesu Namen. Oh. Uiuiuiui. Halleluja. Halleluja. Und ich spreche dir zu, in dem Namen Jesus, sei frei und los. In Jesu Namen. Sei frei und los von jeder Wunde. Ich spreche die Auferstehungskraft Gottes in deine Seele hinein. Über jedem Grab, über jedem Grabmal, in dem Namen Jesu Christi, Leben in deine Seele jetzt. Oh, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Puh, atme noch mal ein letztes Mal aus. Halleluja, Halleluja. Und jetzt atme das Leben Gottes ein. Oh, lass deine Seele sich füllen mit dem Leben Gottes. Lass dein Körper sich füllen mit dem Leben Gottes. Lass jede Zelle deines Seins sich füllen mit dem Leben Gottes, gerade jetzt. Gerade jetzt, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt pass auf. Jetzt lass uns gleich unseren Stand einnehmen. Lass uns Autorität nehmen über die Region, in der Gott uns gesetzt hat. Ja, sei es deine Familie, sei es dein Ort, sei es deine Schicht, aus der du kommst, oder dein Arbeitsumfeld, was er dir zeigt. Jetzt lass uns Autorität nehmen über die Territorien, die Gott uns anvertraut hat. In dem Namen Jesus. Vater, wir nehmen jetzt unseren Stand ein. Ganz neu unseren Stand ein in der Berufung Gottes, in der Vision Gottes für unser persönliches Umfeld, für unsere Familien, für unsere Nachbarschaften, für unsere Orte, für unsere Städte und für unsere Regionen, für unsere Volksgruppen, Herr, und für unsere Nationen, Herr. In dem Namen und in der Autorität Jesu Christi, Herr, nehmen wir Autorität, Herr, über jede Macht der Finsternis, die die Einnahme unseres Landes durch die Kraft des Evangeliums hindern will. In Jesu Namen. Und wir sagen zu der Legion über der Region, so wie Jesus gesagt hat, fahr aus in Jesu Namen. Fahr aus, verlass die Gegend, verlass die Region. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Sprich hinein in dein Umfeld. Sprich hinein in dein Umfeld. Halleluja. Halleluja. Er gibt dir Vision. Bei einigen von euch stellt er ganz neu die Vision her. Weil in dem Moment, wo du frei geworden bist von der Legion über der Region, plötzlich kannst du die Vision wieder klar sehen. Weil ganz viel an Verwirrung auch, was die Vision angeht, die Gott dir gegeben hat, hat damit zu tun oft, dass du einfach irgendwie unter die Geister deines Territoriums gekommen bist. Aber in dem Moment, wo du wieder frei bist von den Geistern, weißt du, deswegen ist das so wichtig, mit wem du Gemeinschaft hast, mit was du dich eins machst, auch aus deinem Umfeld, weil du kannst heute Nachmittag irgendwo hingehen, kannst mit Leuten reden, vielleicht sogar mit anderen Christen reden und sie ziehen dir irgendwelche Geister drüber, du machst dich eins damit und bumm, kommst du wieder unter den Geist über der Region und dann musst du wieder Autorität nehmen, aber preis den Herrn, du hast dann auch wieder Autorität, Halleluja, du musst also auch keine Angst haben, sondern du hast Autorität, du kannst wieder sagen, raus damit in Jesu Namen, Halleluja, in Jesu Namen, danke Herr, wir sind Landeinnehmer, oh! Danke, Jesus! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Oh, danke für Freisetzung! Danke für Befreiung! Oh, Befreiung kommt über der Region! Befreiung kommt über der Nation! Befreiung kommt! Das Reich Gottes breitet sich aus! Halleluja! Oh, Vater, wir setzen den Geist der Erweckung frei! Oh, Shakaramando! Den Geist der Erweckung um uns herum! Den Geist der Erweckung in unseren Städten! Den Geist der Erweckung in unseren Familien! Den Geist der Erweckung in unseren Nationen, Herr! Heiliger Geist, fall mit Macht! Fall mit Macht! Nimm das Land ein, überflute das Land! Halleluja! So wie du damals durch Jesus die Regionen überflutet hast, Herr! Herr, und sie brachten die Kranken und du hast sie alle geheilt und sie brachten die Dämonisierten und die Belasteten und sie wurden alle befreit. Danke, Herr, so nehmen wir die Region ein, so nehmen wir das Land ein, so nehmen wir unsere Familien ein, so nehmen wir die Welt ein, in Jesu Namen, Halleluja, danke, Jesus, oh, danke, Jesus, danke, Jesus, Halleluja. Oh, über Livestream macht euch eins. Da ist ein Siegesjubel! Oh! Erweckung! Oh, neues Leben! Ausgießung des Geistes! Halleluja! Halleluja! Danke, Jesus! Oh, wir preisen dich! Oh, wir preisen dich. Oh, merkst du das? Wow, so eine klare Atmosphäre. Halleluja. Danke, Vater, dass du gerade jetzt einfach Visionen erneuerst, auch bei jedem Einzelnen hier. Ich sehe das, bei Einzelnen werden wirklich Visionen erneuert. Da hatten sich Dinge vielleicht draufgelegt, vielleicht Frustration, vielleicht einfach irgendwie so eine Dizziness, so eine Unklarheit. Weißt du, das ist die Legion über der Region. Aber jetzt siehst du wieder klar. Jetzt siehst du wieder klar die Vision. Jetzt siehst du wieder klar den Auftrag. Jetzt weißt du wieder ganz klar, wo es lang geht. Jetzt kennst du wieder ganz klar den Weg, den du gehen sollst. Halleluja. Im Namen Jesus, ich setze dich frei, die Vision Gottes über deinem Leben zu ergreifen. Halleluja. Ohne Vision geht ein Volk zugrunde, heißt es im Wort Gottes. Aber in der Vision Gottes bist du ein Landeinnehmer. Du nimmst ein, bis Jesus wiederkommt. Du nimmst dein Land ein. Halleluja. Du gehst vorwärts und nichts und niemand kann dich stoppen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wow. Wow. Wow. Da ist eine Freisetzung im Geist. Wow. Da ist, Hoho, Halleluja. Von hier gehen die Landeinnehmer aus. Auch du über Livestream, du bist dieser Landeinnehmer. Du gehst aus von hier. Halleluja. Und du nimmst deine Region ein. Du nimmst deinen Bereich ein. Du nimmst dein Land ein. Du stellst deinen Fuß drauf. Und egal, was schreit, an dir hat er nichts. Amen. Sondern du nimmst das Land ein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt lass uns zum Schluss, wir wollen jetzt die Sammlung einnehmen, aber lass uns in diesem Zusammenhang, lass uns wirklich Autorität auch nehmen über die Finanzen. Weil die Sache ist tatsächlich die, weißt du, ohne Finanzen läuft nichts in dieser Welt, auch nicht das Reich Gottes. Gib dich keine Illusion hin, weißt du. Manche denken, ja, um das Reich Gottes zu bauen, braucht es kein Geld. Ja, wie willst du Räume bezahlen, wie willst du Menschen anstellen ohne Geld? Also das Reich Gottes braucht Finanzen. Aber das Wort Gottes gibt uns ganz klare Verheißungen in Bezug auf Finanzen. Nämlich, was ist die Verheißung? Ganz einfach, das, wovon wir frei sind, darüber herrschen wir. Das heißt, wenn du selber frei bist von jedem Geist, der sich noch mit dem Finanzsystem dieser Welt verbindet, verstehst du? Und das kann Angst ums Geld genauso sein wie Verschwendungssucht, Hedonismus, hedonistische Struktur, genauso wie extreme Sparsamkeitsstruktur, was auch immer, wo du noch mit dem Geist dieser Welt eins bist, hast du nicht Autorität über die Finanzen. Aber wenn du in deinem Umgang mit Finanzen austrittst aus dem Denken oder aus dem System, sage ich mal, dieser Welt, und damit sage ich jetzt nicht, dass du nicht mehr Geld auf die Bank legst, dass du nicht die Institutionen dieser Welt noch nutzt oder so, ja, oder dass du keine Aktien mehr kaufst oder sonst, das sage ich damit nicht, sondern du steigst aus dem geistigen Denksystem. Ja, Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Ja, wenn du austrittst aus jeder Verbindung mit dem weltlichen Finanzsystem, dann kannst du sicher sein, dass du Autorität hast, den Finanzen zu befehlen, all den Finanzen zu befehlen, die du brauchst, um den Auftrag Gottes in deinem Leben zu erfüllen. All die Finanzen. Er sagt dir die Verheißung, ich habe es vorher gelesen, Jesaja 45, Vers 2 ist zum Beispiel eine gewaltige Verheißung. Er sagt, wenn du einfach in dieser Freiheit von der Legion über der Region stehst, das füge ich jetzt dazu, dann sagt das Wort Gottes, sagt Gott, ich werde vor dir herziehen und ich werde die Ringmauern einebnen. Eherne Türen werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Wie viele von euch können das brauchen? Den einen oder anderen Riegel zerschlagen, die eine oder andere Tür zerbrochen. Halleluja. Und jetzt kommt's. Ich gebe dir verborgene Schätze und versteckte Vorräte. Und manche Übersetzungen sagen, ich gebe dir verborgene Schätze und Vorräte der Finsternis. Also Vorräte, die von der Finsternis gebunkert wurden, die gebe ich dir, damit du erkennst, dass ich der Herr bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Israels. Amen. Wenn du frei bist vom Finanzsystem dieser Welt, weißt du, dann wird das wirksam, was in Sprüche 13, Vers 22 steht. Da heißt es nämlich, der Gute vererbt auf Kindeskinder, aber das Vermögen des Sünders wird aufbewahrt für den Gerechten. Weißt du, da ist in der Welt ist so viel Geld gebunkert unter der Verfügungsgewalt der Mächte der Finsternis. Aber das Wort Gottes, und ich könnte noch weitere Verheißungen nennen, die das Gleiche sagen, das Wort Gottes verheißt uns, dass es am Ende der Zeit einen übernatürlichen Reichtumstransfer geben wird. Nämlich weg von den Mächten der Finsternis und von der Kontrolle durch die Mächte der Finsternis hin zur Herrlichkeit Gottes. Amen. Jesaja 60, letzte Stelle dazu, Jesaja 60, Vers 5. Halleluja. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden. Denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Amen. Wie von euch sind bereit, den Finanzen, die es braucht, um all die Projekte und Aufträge des Reiches Gottes zu erfüllen, sei es von uns gemeinsam als Glory Life, als Gemeinschaft, oder sei es auch von jedem Einzelnen von uns persönlich, um all die Aufträge voll zu erfüllen, sodass wir bei allem, was wir tun, in allem, alle Zeit, alle Genüge haben, die Finanzen, die dafür notwendig sind, hereinzubefehlen in das Reich Gottes. Amen. Halleluja. Pass auf, ich spüre, bevor wir das machen, bevor wir das reinbefehlen, müssen wir kurz noch ein Gebet sprechen, weil du musst frei sein von der Legion über der Region. Also sprich mal kurz ein kurzes Gebet nach. Sag, Vater, in dem Namen Jesus löse ich mich von jedem Geist der Welt in Verbindung mit Finanzen. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich aus Angst um Geld gehandelt habe, wo ich aus Gier nach Geld gehandelt habe, wo ich mit Geld falsch umgegangen bin. Wo ich es zurückgehalten habe, wo ich es hätte geben sollen und wo ich es zum Fenster rausgeschmissen habe, wo ich es hätte behalten sollen. Ich bitte dich um Vergebung. Ich nehme dein Blut in Anspruch und ich nehme die Dynamiskraft des Heiligen Geistes für jede Wunde meiner Seele, die damit zu tun hat, jetzt in Anspruch. Und so nehme ich Autorität über jeden Geist des Mangels, über jeden Geist der Armut in meiner Seele. Und ich sage, raus aus meiner Seele. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und Vater, jetzt nehmen wir Autorität über die Finanzen dieser Welt. Und du sagst im Wort Gottes, ja, das Reich Gottes braucht Finanzen, aber die Finanzen dieser Welt sind dafür bestimmt, dem Reich Gottes zu dienen und dahin zu fließen, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Und so setzen wir diesen übernatürlichen Reichtumstransfer jetzt frei im Geist, Herr, zu den Söhnen und Töchtern Gottes hin, Herr. Wir setzen Fülle und Überfluss frei, Herr, für jedes Projekt, das du ins Leben gerufen hast, Herr. Wir setzen Fülle und Überfluss frei für all die Projekte von Glory Life, der ganzen Glory Life Familie, Herr. All die Dinge, Herr, die du hier hervorbringen möchtest. Danke, Herr, dass wir immer, alle Zeit, alle Genüge haben, um all das finanzieren zu können, was es braucht, Herr. Und danke, Herr, dass bei jedem Einzelnen, der sich damit jetzt verbunden hat, genau das Gleiche geschieht, Herr. Dass er nämlich in allem, alle Zeit, alle Genüge hat und überreich sein wird, Herr, zu jedem Projekt, Herr, das du ihn bestimmt hast, in Angriff zu nehmen für dein Reich, Herr. Danke, Herr, dass es keinen Mangel gibt, Herr, im Bereich der Finanzen, bei irgendeinem der Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Ich setze es frei jetzt in dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Sag einfach mal mit mir zusammen, Finanzen der Nationen, Reichtümer der Nationen, wir rufen euch herein ins Reich Gottes, zur Herrlichkeit Gottes, zu den Söhnen und Töchtern Gottes. Verborgene Schätze, Vorräte der Finsternis, öffnet euch und kommt herein zur Herrlichkeit des Herrn, zu seiner Ehre. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Und jetzt darfst du einfach den Heiligen Geist fragen, was du geben sollst heute Morgen, was du säen sollst, einfach in diese Sammlung hinein. Wir werden einfach die Eimer durchgeben und du kannst die Verpflichtungserklärung ausfüllen und hineinwerfen oder du kannst in bar geben oder wenn du über Livestream zuschaust, kannst du überweisen. Oder du kannst per PayPal geben oder aber du kannst per Kreditkarte geben. Die Infos sind angezeigt. Also tu das, was er dir zeigt jetzt. Tu es mit Freuden. Halleluja. Weil in dem Moment, wo du frei vom Finanzsystem dieser Welt gibst, in dem Moment wird ein Sog freigesetzt im Geist. Ja, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Es ist ein Sog im Geist. Alles kommt darauf an. Wenn wir frei sind von der Legion über der Region, ich sag dir, alles ist möglich. Alles ist möglich. Halleluja. Preist den Herrn. Und wenn es mal einen Widerstand zwischendurch gibt, dann sagt, danke Jesus, dass ich frei bin von der Legion über der Region und dass ich das Land einnehme. Und wenn es zwischendurch nochmal was zu heilen gibt oder um Vergebung zu bitten gibt, dann macht es, dann erledigt es. Dann schließt sich die Wunde und dann hast du einfach, gehst du wieder vorwärts in Autorität. Amen. So nimmst du das Land ein. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Oh, preist den Herrn. Ich bin so begeistert. Halleluja. Ihr Lieben, ich bin so begeistert über das, was Gott tut. Und wir leben wirklich in so einer speziellen Zeit. Das ist der Hammer. Ich war jetzt, vor ein paar Wochen war ich in so einem Treffen mit verschiedenen Propheten aus dem französischsprachigen Raum. Und ich war da der Gastsprecher von dieser Konferenz. Und da waren aber in diesem Panel waren noch andere Propheten aus dem französischsprachigen Raum dabei. Starke Leute. Und nachdem ich gedient hatte, haben sie teilweise noch kurze Impulse auch weitergegeben. Und unter anderem haben sie auch über mir und unserem Dienst prophezeit. Und sie haben ein Prophet zum Beispiel sagte, die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten ist eine ganz entscheidende Zeit, in der entscheidende Weichenstellungen gestellt werden und in der einfach auch eine neue Dimension der Gegenwart und der Herrlichkeit Gottes runterkommen soll. Und einer hat sogar das Datum genannt. Er hat einfach das Datum genannt, ohne zu wissen, was für ein Tag das ist. Er hat einfach gesagt, der Herr zeigt mir 22.05. 22.05. wird es einen entscheidenden Shift geben in eurem Dienst und in eurem Umfeld. Und dann habe ich nachgeguckt und der 22.05. ist der Pfingstsamstag, der Tag, wo wir unsere Pfingstkonferenz haben. Halleluja. Preist den Herrn. Das heißt, ich glaube, Gott hat was ganz Spezielles vor bei dieser Pfingstkonferenz, ihr Lieben. Ihr solltet euch unbedingt schnell anmelden, weil die Anmeldung ist freigeschaltet im Internet und wir können natürlich nicht beliebig viele Leute aufnehmen, wie ihr wisst. Also meldet euch so schnell wie möglich an für diese Pfingstkonferenz. Ich glaube, dass Gott da was ganz, ganz Besonderes vorbereitet hat. Es wird eine ganz, ganz starke Zeit werden. Halleluja. Wenn jemand von euch auch noch Übernachtungsmöglichkeiten hat, privat, Einzelne können ja aufgenommen werden, Einzelpersonen, dann sag einfach der Astrid Bescheid, sodass möglichst viele dabei sein können. Wenn du hier mitarbeitest, dann kannst du auch eine Hotelübernachtung normalerweise bekommen, weil das dann ein triftiger Grund ist. Ja, Ausgangssperren spielen ja eh nicht mehr die Rolle. Also nutz die Möglichkeit, einfach bei dieser Konferenz dabei zu sein, weil ich glaube, dass Gott was Starkes geplant hat. Amen. Halleluja. Ah ja, das soll ich noch kurz ansagen. Nächsten Donnerstag werde ich in der Glory Life Schule übrigens, werde ich nochmal eine oder zwei Lektionen werde ich machen, nochmal zwei Stunden machen zum Thema Eschatologie beziehungsweise aktuell zum Thema Zeichen des Tieres, antichristlicher Geist, wo stehen wir auch da in unserer Zeit, worum geht es eigentlich? Ja, ich kann dir schon verraten, es geht nicht um Corona, sondern es geht um ganz andere Sachen, die sind viel wichtiger. Halleluja. Aber da werde ich nächsten Donnerstag drüber sprechen. Und ich kann dir in dem Zusammenhang einfach nochmal empfehlen, weil das jetzt gerade frisch rausgekommen ist, mein Lehrset Eschatologie vom letzten Sommer. Da habe ich den ganzen Sommer drüber gelehrt. Da kommt auch Corona vor, zwischendurch natürlich. Also es wird kurz auch vorkommen nächsten Donnerstag, aber im Wesentlichen darin, dass ich dir sage, es ist vor allen Dingen Ablenkung. Aber dieses Set kann ich dir empfehlen, weil da lege ich wirklich eine solide Grundlage in 11 Lektionen, eine solide Grundlage über Kennzeichen der Endzeit, wahre Unterscheidung, Entrückung, verschiedene Zeitalter verstehen, der Antichrist und der falsche Prophet, die Zahl des Tieres, die Trübsal, die Gerichte Gottes, Früchte der richtigen Endzeitlehre und so weiter. All diese Themen lehre ich in diesem Set. Also wenn du das noch nicht hast, empfehle ich dir das dir das zu holen. 22 Euro für 11 Botschaften, also nur 2 Euro pro Botschaft, das ist fast geschenkt. Nimm das einfach mit hinten. Und dann gibt es auch noch ganz kurz diese zwei neuen Sets. Söhne der Herrlichkeit, der Grundkurs Basics und Söhne der Herrlichkeit Advanced. Das sind zwei Seminare, die ich hier schon gehalten habe, teilweise auch schon an anderen Orten gehalten habe. Aber das sind die Aufnahmen. Söhne der Herrlichkeit Advanced ist vom Dezember 2019. Da habe ich das hier gehalten, das erste Mal und auch das letzte Mal seither. Und das ist vom August 2020, so ist es. Das hier ist Dezember 2019, das ist August 2020, Basics und Advanced. Also schau es dir an, da sind ganz, ganz wichtige Grundlagenthemen drin, auch solche Themen wie Träumen mit Gott zum Beispiel, die Freisetzung der Engel, Räume der Herrlichkeit entdecken und so weiter. Nimm dir es mit, hinten am Büchertisch gibt es die CD-Sets. 12 Euro da jedes Set. Preist den Herrn. Gut, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Halleluja, streck deine Hände aus. Danke, Jesus, für diesen Strom, für diesen Sog, Herr. Herr, der angezogen wird, Herr, durch unser Geben im Glauben, indem wir zuerst nach deinem Reich trachten und nach deiner Gerechtigkeit, indem wir deine Belange an erste Stelle setzen, Herr, danken wir dir, Herr, dass der Reichtum der Nationen uns zufließt, Herr. Ja, 30-fach, 60-fach und 100-fach das, was wir gesät haben, ja, 1000-fach und darüber hinaus fließt es zu uns zurück. In Jesu Christi Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Ja, preist den Herrn. Geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Segnen wir noch die Tücher. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, wenn wir Autorität über die Legion der Region haben, weißt du, dann ist genau das, was passiert. Paulus hatte diesen Durchbruch in Ephesus. Er stand in dieser Autorität über der Region in Ephesus und die Folge war, dass sie die Kleidungsstücke nahmen von seinem Körper her und sie haben sie überall in der ganzen Epheser-Region, im ganz kleinen Asien, haben sie sie überall auf die Kranken gelegt und die Kranken wurden gesund und die Dämonen fuhren aus. Warum? Weil die Macht des territorialen Geistes gebrochen war. Und genauso ist es so, wenn du einfach in dieser Autorität stehst, wenn wir in dieser Autorität stehen und wir setzen die Kraft Gottes frei in diesen Tüchern, dann wo immer du hingehst, wo immer dein Territorium ist, dann geht diese selbe Autorität hin und die Krankheiten fliehen und die Dämonen weichen. Ja, das kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 19. Halleluja. Und deswegen streck deine Hände aus. Danke, Vater, Herr, für all diese Krankheiten, Dämonen, Bindungen in Menschen irgendwo um uns herum, die jetzt weichen müssen, in dem Moment, wo ihnen diese Tücher als Zeichen des Kontaktes aufgelegt werden, weil deine Kraft und deine Herrlichkeit, deine Autorität sich speichert in diesen Tüchern. Und wo immer sie hingelegt werden, Herr, da fahren die Dämonen aus, die Krankheiten weichen und die Toten werden auferweckt. In Jesu Namen. Halleluja. Oh. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Martin, komm ganz schnell nach vorne. Einfach Martin hat noch eine wichtige Sache, weil es ist ganz wichtig, jeder von euch soll heute hier nach Hause gehen, bevor der Gottesdienst zu Ende ist, bevor wir die Ansagen gemacht haben. Jeder soll nach Hause gehen in der völligen Gewissheit und in der völligen Sicherheit, dass die Legion über der Region an dir nichts mehr hat. Amen. Also hört dem Martin nochmal gut zu, auch hier über Livestream. Hört ihm gut zu. Halleluja. In Jesu Namen. Ja. Halleluja. Halleluja. Du hast es gehört. Du kannst nur Autorität nehmen über Sachen, von denen du selber frei bist. Amen. Halleluja. Lass uns mal alle zusammen aufstehen. Und wir haben vorher auch gehört, dass die Grundlage all dessen ist die Gerechtigkeit Gottes. Die Grundlage, um Autorität zu nehmen, ist, dass du ein Kind Gottes bist, dass du selber durch die Gerechtigkeit Gottes, dass der Teufel oder was auch immer nichts mehr an dir hat. Amen. Es heißt in 2. Korinther 5, 17, dass ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Du hast es vorher gehört. Im Geist bist du vollkommen neu gemacht. Du bist vollkommen gerecht gemacht. Es heißt weiter im Vers 21, dass er, der von keiner Sünde wusste, Jesus wusste von keiner Sünde, aber er wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Das heißt, wenn du zu Jesus kommst, wenn du zu ihm kommst und ihm deine Sünden bekennst und ihn aufnimmst, das heißt, diejenigen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Amen. Das heißt, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann fängt es an mit Autorität. Dann heißt es auch im Wort Gottes, dass die Sünde nicht mehr über dich herrscht, sondern du herrschst über die Sünde. Du herrschst, du nimmst Autorität ein. Du herrschst im Leben. Halleluja. Und Gott hat uns dieses Geschenk gegeben. Gott hat uns das als Geschenk gegeben. Nicht, dass du es dir erarbeiten musst, nicht, dass du ihm irgendwie probieren musst, etwas zu beweisen oder sowas, sondern er hat gesagt, ich will eine Familie haben und ich will es ihnen schenken. Ich will es ihnen schenken, dass sie Kinder Gottes sind. Ich will nicht, dass sie sich irgendwo hocharbeiten müssen oder sowas, weil es taugt alles nichts. Es taugt alles nichts. Amen. Sondern er hat gesagt, ich will es ein Geschenk sein lassen und er hat dieses Geschenk vor 2000 Jahren gegeben und das ist sein Sohn Jesus Christus. Und das Wort sagt, wenn du ihn aufnimmst, dann wirst du zur Gerechtigkeit Gottes. Wenn du ihn aufnimmst, dann kannst du im Leben herrschen. Wenn du ihn aufnimmst, dann kannst du herrschen und Autorität nehmen. Und deshalb will ich dich heute einladen, wenn du noch nie so eine Entscheidung getroffen hast und all das, die starke Predigt, die du heute gehört hast, alles vielleicht irgendwo ganz weit weg ist und du denkst, wie soll ich das machen? Ich bin doch vielleicht ein Sünder oder ich bin das oder das. Und Gott sagt dir heute, komm und du kannst es genauso erleben. Amen. Amen, Halleluja. Deshalb ist das heute für dich, wenn du noch nie so eine Entscheidung getroffen hast oder wenn du vielleicht schon mal wenn du diese Entscheidung schon mal getroffen hast, aber bist irgendwie abgekommen durch irgendwelche Sünden, durch irgendetwas, das heute noch nicht erwähnt wurde oder sowas. Es ist jetzt nicht doppelt gemoppelt oder so, sondern wenn du einfach merkst, das ist für dich, dann möchte ich heute mit dir und für dich hier beten. Amen. Dann machen wir das fest, dass du ein Kind Gottes bist, dann machen wir es fest, dass der Teufel nichts mehr an dir hat. Amen. Und dass auch keine Verdammnis nichts mehr an dir hat. Halleluja. Deshalb, wenn es für dich ist, auch über Livestream, dann bitte ich dich einfach, heb deine Hand und gib mir und Gott ein Zeichen, dass du dabei sein willst, dass du heute ganze Sache mit ihm machen willst und dass du mit aufgenommen werden willst in diese Familie Gottes. Halleluja, danke, ich sehe deine Hand. Ich sehe deine Hand, auch über Livestream. Gib Gott einfach ein Zeichen und heb deine Hand. Halleluja, da hinten, ich sehe auch deine Hand. Danke, danke Jesus. Wenn das für dich ist, wenn du heute hier bist und du sagst, du willst auch all das haben, was du heute gehört hast, dann heb deine Hand und ich möchte für dich und mit dir beten. Halleluja. Halleluja, danke Vater für diese Hände. Ja, ich sehe eure Hände. Halleluja, Halleluja, Halleluja, auch über Livestream. Halleluja, richte dich aus auf Gott. Und jetzt bitte ich dich, dass du einen zweiten Schritt machst, wenn du hier bist, dass du nach vorne kommst und ich werde dir auch die Hand auflegen und wir werden zusammen beten und das zusammen festmachen. Deshalb kommt einfach hierher nach vorne. Alle, die ihr eure Hände gehoben habt, kommt hier nach vorne und wir geben ihnen einfach mal einen Applaus. Halleluja, danke Jesus, kommt hier nach vorne. Seid mutig, kühn und mutig. Halleluja, Gott ruft euch, Gott ruft dich. Komm nach vorne, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herzlich willkommen, Halleluja, ja, Halleluja. Gott ist gut, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke Jesus. So, jetzt lasst uns einfach zusammen beten und ich bete es einfach vor und ihr könnt mir nachsprechen. Und Halleluja. Sag einfach, Herr Jesus Christus, ich komme heute Morgen zu dir und ich will dieses Geschenk der Erlösung annehmen. Ich weiß, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft. Ich weiß, ich brauche einen Erlöser. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Jesus Christus, du bist mein Erlöser. Ich bitte dich jetzt um Vergebung. Und ich bitte dich, dass du mich jetzt reinigst. Ich danke dir für dein Blut. Ich nehme dein Blut jetzt in Anspruch. Und es wäscht mich jetzt von aller Ungerechtigkeit. Es wäscht mich jetzt von jeder Sünde. Es wäscht jetzt die ganze Vergangenheit ab. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin ein Kind Gottes. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Amen. Halleluja. Halleluja. Ihr könnt ein bisschen näher kommen, dann lege ich euch noch die Hand auf. Halleluja. Danke, Jesus. Gott ist so gut. Halleluja. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Tochter, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du gesagt hast, dass ab jetzt wird sie im Leben herrschen. Ich danke dir, Herr Jesus, für dieses neue Leben. Ich spreche jetzt dieses neue Leben in sie hinein, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr Jesus, dass die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kommt und sie erfüllt und dieses neue Leben wirksam macht und startet. Und ich danke dir, Herr, für die Vergebung. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir auch für diesen kostbaren Sohn. Ich danke dir, Herr, Halleluja, dass du ihn segnest. Ich danke dir, Halleluja. Ich spreche auch hier dieses neue Leben hinein, dieses Auferstehungsleben, Herr. Ich danke dir, Herr Jesus, für Autorität und für Herrschaft, Herr. Ich danke dir für die Vollmacht, ein Kind Gottes zu sein. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater, auch für diese kostbare Seele, Herr. Ich danke dir und im Namen Jesus spreche ich dir diese Vergebung zu. Der Herr hat dir vergeben und er sagt, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden. Halleluja. Und er hat dir vergeben und er gibt dir die Vollmacht, ein Kind Gottes zu sein. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Halleluja. Halleluja. Vater, im Namen Jesus setze ich auch hier dein neues Zoe-Leben frei, Herr. Halleluja, ich danke dir. Du hast gesagt, du bist gekommen, um uns ein Leben zu geben und dein Leben in Fülle, Herr. Und ich danke dir, dass du dieses Leben füllst, dass du ihn auffüllst, Herr. Ich danke dir, Herr, wir setzen dieses neue Leben frei in dem Namen Jesus. Halleluja. Und auch für alle über Livestream setze ich dieses neue Auferstehungsleben Jesu Christi frei. Halleluja. Du bist ein Kind Gottes, dir ist vergeben und du hast Herrschaft und Autorität und wirst im Leben herrschen in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja. Ist Gott nicht gut? Halleluja. Ist Gott nicht gut? Jetzt für ihr, die hier vorne seid, hinter euch sind ganz liebe Mitarbeiter und Freunde von uns und die sind einfach noch bereit, um euch zu dienen mit Gebet und ihr könnt euch einfach mal umdrehen. Halleluja, da ist die liebe Irme und ihr könnt sie einfach folgen ins Café und erhaltet noch weiter Gebet und Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, ist Gott nicht gut? Und für alle über Livestream, wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, dann schreib uns eine E-Mail an wunder@glorylife.de, weil du kriegst auch noch ein kleines Geschenk von uns zugeschickt und wir freuen uns über jeden, der dabei ist und uns die E-Mail schickt. Halleluja. Danke, Jesus. Kommt, gebt Jesus nochmal den Applaus. Halleluja. Halleluja, ich freue mich so. Und jetzt geht's los. Und jetzt bekommt ihr von mir noch die Ansagen. Bitte alle Eltern direkt im Anschluss an den Gottesdienst ihre Kinder persönlich im Kinderdienst abholen. Im Café gibt's dann danach noch jetzt Kaffee und Brezeln to go. Zum Trinken und Essen dann bitte in den Terrassenbereich gehen, also ins Freie raus, weil der Sitzbereich des Cafés ist noch geschlossen. Aber vielleicht auch bald wieder offen. Also auch draußen bitte die Abstandsregeln einhalten. Morgen Montag, 10.05. 19.30 Uhr, da ist wieder Kindermitarbeitertreffen. Auch für alle Interessenten an diesem spannenden und sehr wichtigen Dienst mit Pastor Georg oben in den Kinderräumen. Dienstag, der 11.05. ab 19 Uhr, das sind wieder Gloryhäuser, also Mini-Gottesdiensten. An verschiedenen Orten in der Region und weit darüber hinaus. Diese Treffen können auch unter dem Lockdown mit Sperrstunde und Bewegungseinschränkung als Live-Treffen stattfinden, da es ja kirchliche Veranstaltungen mit Infektionsschutzkonzept sind. Eine Liste aller Gloryhäuser hängt an beiden Pinnwänden aus und hier erlebst du wunderbare Gemeinschaft in einer herrlichkeitserfüllten Atmosphäre. Jeder ist herzlich eingeladen. Donnerstag, 13.05. ab 19 Uhr ist wieder Gebet für ein frisches Wirken des Geistes in den Nationen, für eine mächtige Erweckung, eine neue Ebene der Kraft und der Herrlichkeit in unser aller Leben. Seid alle mit dabei, das Ganze findet auch noch über Livestream statt. Das Gebet geht dann nahtlos über und zwar 19.30 Uhr dann Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer, also für euch. Wieder hier im Zentrum, seid auch hier möglichst live dabei, damit ihr von den Aktivierungen optimal profitieren könnt. Anmeldung zur Schule übers Formular am Infotisch oder online. Wer noch nicht zur Schule angemeldet ist, kann ja, das wisst ihr ja zwischenzeitlich schon, dreimal kostenlos schnuppern, also mit dabei sein und dann solltet ihr euch danach anmelden. Freitag, 14.05. um 19 Uhr, das ist wieder der besondere Gottesdienst für Jugendliche und Erwachsene, Connected, und zwar von 13- bis 25-Jährigen hier im Zentrum. Und dann am nächsten Sonntag, 16.05., 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier im Zentrum. Parallel Kindergottesdienst wie jeden Sonntag für alle Kinder von 0 bis 16 Jahren in 4 Gruppen. Anmeldung ist zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr. Also lade deine Freunde, Bekannte, Verwandten ein, bringt sie alle mit. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst, da ist wieder Empfang für alle, die in den letzten Wochen neu zu Glory Life dazugestoßen sind, und zwar mit Pastor Georg und Irina im Kaffeebereich. Circa 35 bis 40 Minuten nach dem Gottesdienst hier im Hauptsaal Business Glory Lounge mit Pastor Georg und Christian Schilling für alle Selbstständigen, Geschäftsleute, Angestellte und alle, die es vom Herrn auf dem Herzen haben, in ihrem Businessumfeld etwas zu bewirken und zu verändern. Mit geistlichen Impulsen, Austausch mit anderen Herrlichkeitssöhnen und Töchtern, Gebet, Aktivierungen, Zuteilungen rund um das Thema Business. Dann gibt es noch eine Vorschau, und zwar für die Pfingstkonferenz mit Matt Sorger, Georg und Irina Karl und anderen. Das beginnt ja Freitag, der 21.05. um 19 Uhr. Samstag geht es dann weiter am 22.05. um 10.30 Uhr, 15 und 19 Uhr. Und Abschluss ist dann Sonntag, 23.05. um 10 Uhr. Dazu haben mehrere Propheten speziell für diese Konferenz vorausgesagt, dass da Außergewöhnliches geschehen wird. Also meldet euch so schnell wie möglich kostenlos im Internet an. Dann werden noch Übernachtungsmöglichkeiten gesucht für Einzelpersonen, die von weiter her kommen. Und die bitte bei Astrid melden. Astrid kennt ihr ja, die sitzt hier vorne. Ja, und gleichzeitig nehmen Hotels und Pensionen auch Personen auf, die einen Dienst an der Konferenz machen. Also wer von weiters kommt, macht einen Dienst und du kriegst eine Übernachtung. Für die Konferenz werden dann auch noch Mitarbeiter für die Taskforce Bestuhlung gesucht. Bitte auch bei Astrid melden. Und alle anderen wichtigen Termine, die findet ihr im Aufbruch Mai, Juni, am Welcome-Tisch und im Infoständer wieder mit vielen aktuellen Berichten aus dem Gemeindeleben. Dann wird noch jemand gesucht oder mehrere, und zwar für den Welcome-Tisch werden noch Mitarbeiter gesucht, und zwar sind die alle 2 bis 3 Wochen dran. Interessenten auch zum Schnuppern bitte bei Anja Backhaus melden. Ja, das war's von meiner Seite jetzt. War viel, habt ihr es euch alle merken können? Ich wünsche euch jetzt noch eine gute Woche. Ihr seid gesegnet. Halleluja. So, ich frage jetzt noch mal ab, ob ihr alles euch merken konntet. Nein, jetzt kommt noch das Heilungsteam gleich nach vorne und ist bereit, euch die Hände aufzulegen, gemäß Markus 16, 17. Ansonsten wird die Heilungshotline gleich freigeschaltet, auch online, 1 Stunde ab jetzt. Gleich, wenn der Schlusssegen war, kannst du anrufen. Die Telefonnummer ist 07158 175810. Und jetzt darfst du noch deinem Nachbarn zusprechen und ihm sagen, du bist ein Landeinnehmer. Gott hat dich gesegnet, die Gerechtigkeit Gottes zu sein. An dir hat der Teufel nichts. Und wo du deinen Fuß draufstellst, mag er sich vielleicht melden. Aber du trittst auf ihn. Und er ist unter deinen Füßen. Und nichts kann dir schaden. Von Tag zu Tag nimmst du mehr Land ein. Von Tag zu Tag nimmt die Herrlichkeit Gottes zu. In deinem eigenen Leben und um dich herum, in deiner Umgebung. Und Jesus bekommt die Ehre. Immer mehr und immer mehr. Und es geht weiter so. Heute und morgen und die ganze Woche und bis zur Entrückung. Du bist gesegnet. Amen. Halleluja. Ihr Lieben, ihr seid gesegnet. Habt den besten Sonntag auch hier über Livestream. Ihr seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal. Habt die beste Zeit und nehmt kräftig Land ein. Halleluja. Bis zum nächsten Mal. Ist schon wieder mehr Land eingenommen. Preist den Herrn. Okay, jetzt die Heilungshotline freigeschaltet. Heilungsteam hier vorne.